Selten sind wir so aktuell wie bei diesem Thema. Man kann sich ja fast begnügen, die Bildzeitung herzunehmen oder die FAZ, kann man sich raussuchen, vorzulesen und stückweise zu kommentieren. Zum Beispiel, das weiß ich immer nicht genau, also vielleicht so, geht es so besser. Machen die Griechen unseren Euro kaputt? Da fragt man sich schon, was heißt der eigentlich unser? Wer hat ihn denn schon? Bei den meisten Leuten ist er am 20. des Monats spätestens ausgegeben und dann kommt der fremde Euro, nämlich der Kredit der Bank. Und der kostet einen Euro. Und wenn der kaputt gemacht würde, wäre es gar nicht so schlimm. Würden die Kredite leicht rückzahlbar sein. Also für kleine Leute wäre die Zerstörung des Euro als Zahlungsmittel erstmal gar nicht so schlecht. Dann könnte man vielleicht kostenlos einkaufen, wenn man es dann richtig anstellte. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass man dann sagt, wenn schon Euro kaputt, dann machen wir doch gleich das Geld ganz weg. Mit solchen Titeln werden die Leute erinnert an die Notwendigkeit, der sie unterworfen sind. Sie sind gezwungen einzukaufen. Und wenn Sie so eine Schlagzeile lesen, die kann man auch länger ausdrücken, die kann man auch fatzmäßig ausdrücken, dann heißt dann die Schlagzeile vielleicht zum Beispiel, haben wir es denn hier? Die Finanzmärkte spekulieren auf eine Staatspleite in Athen. Auch eine Variante zu schreien, Euro kaputt. Man ist unterworfen unter den Zwang, Geld zu haben, um zu leben. Und vorher natürlich Geld zu verdienen, um zu leben. Und diese Notwendigkeiten werden einfach eher als Voraussetzung unterstellt, die Leute daran erinnert, und dann wird ihnen Angst gemacht, das, worauf du baust, wovon du lebst, wovon du leben musst, das Müssen kommt gar nicht vor, zerstören diese Griechen. Wie? Wieso? Warum zahlen wir den Griechen Luxusrenten? Und da steht, siehe Seite 2. Also schlägt man Seite 2 auf, das ist die heutige. Und da steht eine Tabelle, eine Vergleichstabelle. Ein paar Tabellen und Zahlen und Vergleichen, die haben es meistens in sich. Wichtig ist vor allem, wer hat die Tabelle mit welchen Zahlen wie gefälscht. Die Tabelle stimmt sogar und trotzdem ist sie falsch. Es wird nämlich aufgelistet, hier unten, so gut haben es die Rentner in Griechenland, hier unten diese kleine Tabelle, voller Rentenanspruch nach Arbeitsjahren. Linke Spalte Griechenland, rechte Spalte Deutschland. Und dann steht da, nach Griechisch, in Griechenland, rot 35, schwarz, trist, 45 in Deutschland. Rentenniveau 80%, 46%. Rentenerhöhungen 2004, 3%, Deutschland 0%, und so geht es weiter. Ich habe den Artikel dreimal gelesen und habe mich gefragt, wovon eigentlich die Prozente? Steht keine Zahl da. Oder durchschnittliche Absolutrente. Es steht keine Zahl da, es steht auch nie da, was die Griechen so verdienen. Wenn in anderen Bildzeitungsartikeln oder aber auch etwas gelehrter bei der Anne Will letzten Sonntag gehetzt wird, die Griechen leben über ihre Verhältnisse. Da fragt man immer, an welche Verhältnisse denken sie eigentlich immer. Auch so ein Wort. Man sagt nie, was das für Verhältnisse sind. Es gibt auch fast niemanden, der sagt, und wie hoch ist es denn dann, dieser Saus und Braus da unten in Griechenland, bei Syrtaki und Uso? Einer doch hat es gebracht. Er war ganz unbeliebt bei meinem Publikum am Sonntag und auch ganz unbeliebt bei Anne Will, die selten so voreingenommen moderiert hat wie diesmal, und auch sehr unbeliebt war bei den anwesenden Politikern, also bei den mitdiskutierenden Politikern und anderen Experten. Einer hat gesagt, weiß eigentlich jemand, dass die Griechen einen Durchschnittslohn haben von 400 Euro? Wo ist hier Saus, wo ist hier Braus? So hat es nicht ausgedrückt, Wo ist ja der Luxus? Diese Redeweise von die Leben über ihre Verhältnisse sagt ja auch gar nicht, wie hoch eigentlich das ist. Da steckt schon das drin, wir messen ihnen die Verhältnisse zu, mit denen sie sich zu begnügen haben. In einem Staat wie Griechenland hat man keine Ansprüche zu stellen, jedenfalls noch nicht mal die Ansprüche, die man in Deutschland stellen darf angeblich. Ich will noch gar nicht sagen, ob 400 Euro in Griechenland und 359 Euro in Deutschland, wo man jetzt anfängt, bei Hartz IV, und dann allmählich die Lohnhierarchie hochgeht, wo eigentlich dann in Deutschland das Lohnniveau ist, mit dem man so leben kann wie in Griechenland mit 400, aber jedenfalls üppig ist es sicher nicht, in beiden Staaten nicht. Selten so eine Hetze, und jetzt will ich mich mal befassen, nicht mit der Hetze, sondern mit dem, was in Griechenland eigentlich war. Wie ist dazu gekommen, was ist der Grund? Und dazu habe ich zwei sehr knappe Thesen. Die Ausführungen wollen dann. Man kann sie auch, wenn man bestimmte Sachen noch nicht mehr erinnert, im Gegenstand noch nachlesen. Diesmal ist der Artikel bereits erschienen, bevor die Veranstaltung ist. Manche Ausführungen beziehen sich auf etwas kompliziertere Verhältnisse des Kreditwesens. Die werden vielleicht dann nicht in der Kürze, wie ich sie jetzt erwähne, vielleicht nicht für sich einleuchten, können aber nachgefragt werden während des Vortrags oder nachgelesen werden in unserer Großserie Das Finanzkapital, wo jetzt soeben der dritte Teil erschienen ist. Erstens. Es wird gesagt, Griechenland hat getrickst, Griechenland hat geschummelt und getäuscht. Meine Gegenthese ist, der Bankrott Griechenlands ist, was das Land selbst betrifft, die Quittung dafür, dass es der EU samt Währungsunion beigetreten und den damit verbundenen Anforderungen an seine Nationalökonomie nachgekommen ist. Sie haben sich danach gerichtet, was sie sollten, was die Beitrittsbedingungen waren. Und sie waren erwünscht beim Beitritt. So blöd war Kohl bei den Vorverhandlungen, so blöd war Eigel und Schröder, die rot-grüne Koalition, bei der Öffnung des Euro nicht, dass sie nicht eurostatistische Angaben lesen könnten, aus denen gefolgt ist, dass übrigens nicht bloß Griechenland die Maastricht-Kriterien nicht erfüllt hat. Auch sehr respektable Mitglieder, die sogar in alten G8 oder G7 Mitglieder waren, wie zum Beispiel Italien, sind nach Maastricht-Kriterien nicht tauglich. Wir werden später im zweiten Teil noch darüber nachdenken müssen, was diese Maastricht-Kriterien eigentlich sind, wie sie sich jetzt auswirken. Griechenland war erwünscht, weil die Mächte, die größeren Mächte der Europäischen Union, scharf waren auf diesen strategischen Pfeiler. Sie sind eigentlich auf alle scharf. Deswegen heißt der Vertrag der Europäischen Union ja auch, der den Euro einführt, letztlich müssen alle rein. Und Opt-out-Klauseln gibt es bloß für Ausnahmen. Eigentlich bloß für Großbritannien und Dänemark. Ganz genau genommen bloß für Großbritannien. Also das wird aber dann im zweiten Teil noch genauer zu erläutern sein, dieser ganze Komplex Euro, Land, Eurozone. Was bedeutet das und was ist da vor allem auch der Widerspruch dieser Konstruktion des Euro? Zunächst mal will ich sprechen über den Bankrott Griechenlands als Folge des Beitritts zur Europäischen Union. Was haben Sie gemacht? Sie sind der Europäischen Union beigetreten und die Europäische Union hat damals dann beschlossen, jetzt sind wir ein Markt. Also hat Griechenland darauf gesetzt, Teil dieses großen einheitlichen Marktes zu sein und hat allerdings bei der Eröffnungsbilanz feststellen müssen, dass es gemessen an, nicht bloß Deutschland, sondern sowieso, an den meisten europäischen Mitgliedern, bei den meisten Mitgliedern der Europäischen Union, herzlich schlecht entwickelt waren. Kaum über großes Kapital verfügt haben im Land, kaum über eine ausgebaute Infrastruktur, die heutige kapitalistische Staaten für die Voraussetzung für alles halten, die auch ausländische Investoren für die Voraussetzung von allen halten. Bedeutsam waren eigentlich bloß zwei Wirtschaftszweige. Das eine, das kennt man da auch aus der Regenbogenpresse, die großen Räder, Onassis, die schillernden Figuren der 50er und 60er Jahre, und Niarchos und die beiden großen, immer allen Menschen oder fast allen Menschen bekannten griechischen Kapitalisten, ansonsten haben wir gar keine gekannt. Vielleicht doch hat man irgendeine Uso-Marke gekannt oder Metaxa oder sowas, das war es, dann hat es sich aber schon gehabt. Ansonsten war Griechenland Tourismusland. Wie wird man Tourismusland? Man kann es ja auch an Deutschland absehen. Die beliebtesten Gegenden in Deutschland sind die, wo sonst nichts läuft. Meckpomm. Ostbrandenburg. In den Gebirgen. Auch in Südbayern. Wo nichts anders läuft, wo keine kapitalistische Investition stattfindet, sei es aus geografischen Gründen, sei es aus historischen Gründen, wie in der ehemaligen DDR. Und es hat den Vorteil, dass dort, weil es keine Fabriken gibt, bestenfalls Autobahnen, die die Gegend erschließen, damit man schnell hinkommt, dass es dort saubere Luft gibt. Weil die normale Existenz eines Menschen, der auf Geld angewiesen ist in der bürgerlichen Republik, eben die ist, dass er unter schlechten Arbeitsbedingungen und mit schlechter Luft in den Wohngegenden ausgestattet sein Geld verdienen muss und deswegen Erholung braucht, wenn man halbwegs schnaufen kann. Griechenland ist also gesegnet mit einer unberührten Natur und damit auch zugleich geschlagen mit derselben. Denn moderne Staaten können nicht wuchern mit der Natur. Sie müssen wuchern mit dem Kapital. Sie müssen zeigen, dass sie Kapitalstandort sind. Also hat Griechenland sich geöffnet und hat gesetzt darauf, dass, wenn im eigenen Land keine Kapitalisten vorhanden sind, die investieren und wachsen, dann doch in ganz Europa welche gibt, die vielleicht in Griechenland einsteigen und dort was aufbauen. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass man über seine Verhältnisse lebt als Staat. Im Wortsinne. Nicht polemisch, wie es da in Zeitungen steht. Wie soll denn ein Staat, und zwar nicht bloß der griechische Staat, macht auch unser Staat so, wie soll denn ein Staat eine Infrastruktur hinstellen, die Voraussetzung ist fürs Investieren? Eisenbahnen, Autobahnen, moderne Flughäfen, Telekommunikationsstruktur. Wie soll denn eigentlich sowas existieren, wenn man sich gebindet an die aktuellen Steuereinnahmen? Das reicht ja gar nicht. Deswegen machen alle Staaten, sogar die Reichen und die in ganz besonderen Ausmaß, volumenmäßig sowieso unschlagbar wie Deutschland und USA. Also machen alle Staaten etwas, was sie dann, wenn es schief geht, schmähen, als der hat über seine Verhältnisse gelebt. Die haben mehr Schulden gemacht, als sie jetzt bedienen können. Dabei geht es gar nicht anders. Erst muss man Geld aufnehmen, Autobahnen bauen, und dann muss man schauen, ob an den Ausfahrten der Autobahnen und an den Endpunkten, wo dann auch noch aufgeteilt Industriezonen eingerichtet worden sind, schon wieder Infrastruktur, Wassererschließung und so weiter und so fort, was man alles braucht, Elektrizität, dass dann Unternehmer sagen, prächtige Bedingungen fürs Geld verdienen. Nirgendwo geht es anders. Genauso hat Griechenland gehandelt. Es hat sogar Hilfestellungen bekommen von der Europäischen Union. Es gab Fonds, die haben sie dann genannt. Kohäsionsfonds, damit der Laden zusammenhält, weil so große Gegensätze existieren in der Entwicklung. Oder sie haben sie genannt Fonds, damit man konvergiert, also damit man sich zusammenentwickelt, Konvergenzfonds. Also Fonds, die dazu bestimmt waren, Ländern wie Griechenland, die von sich aus aufgrund ihrer mangelhaften Ausstattung mit Kapital und Geschäften relativ kreditunwürdig sind. Also wenn die an Kredit in den 70er Jahren, bevor sie in der Europäischen Union waren, aufnehmen wollten, dann haben die immer gefragt, und womit bezahlt ihr denn den? Womit bedient ihr denn den? Mit Drachme? Drachme war eine Währung, die immer runtergegangen ist im Vergleich zu anderen. Also da musste man schon mal Zusatzzinsen verlangen, um den Abwertungsverlust, den die Drachme darstellt, auszugleichen. Oder man hat ihnen gleich Fremdwährungskredite gegeben. Das macht die Sache aber nicht besser für Griechenland. Da müssen sie die Fremdwährung nämlich verdienen. Und zwar immer mehr, weil die Drachme, die sie im Binnenland haben, ja sinkt. Also Griechenland war, bevor es der Europäischen Union beigetreten ist, ziemlich kreditunwürdig oder jedenfalls wesentlich kreditunwürdiger als das, was in der Europäischen Union bei den berühmten ursprünglichen Sechsen und so weiter schon Mitglied war. Der Beitritt zur Europäischen Union, diese Konvergenzfonds, Kohäsionsfonds, diese europäischen Töpfe, die Griechenland gestiftet worden sind, als Bedingung fürs Entwickeln. Die haben Griechenland überhaupt erst richtig kreditwürdig gemacht. Und, was sind die Banken lustig eingestiegen? Die haben nicht gedacht, dass solche leichtsinnigen Burschen leben über die Verhältnisse, das kann man jetzt schon absehen, das wird sich nie rentieren. Die haben die Tatsache, dass Griechenland als Entwicklungsgebiet zum Entwicklungsgebiet der Europäischen Union ausgerufen worden ist, als Erweiterungsgebiet nach Südosten, genommen als Spekulationsgrundlage, die kriegen Kredit, damit sie das werden, was sie sollen, nämlich auch ein Anlagegebiet. Also hat Griechenland sich entwickelt, was die Infrastruktur betrifft, aber zugleich sind auf den Autobahnen und der Infrastruktur auch andere eingedrungen oder gekommen. Es war ja ausgemacht, die Grenzen sind offen, wir sind ein Markt. Also hat jeder griechische Unternehmer oder Kleinunternehmer besser gesagt oder Mittelstand oder Einzelhändler zu konkurrieren gehabt mit denen, die in Deutschland, Frankreich, Italien große Geschäfte bereits am Laufen hatten und eines bemerkt haben: diese Kredite, die Griechenland aufgenommen hat oder von Europa als Zuschüsse bekommen hat, haben mit einem Schlag etwas bewirkt, was heute schon wieder geschmäht wird als über die Verhältnisse gelebt. Der Staat konnte nämlich reihenweise Leute einstellen, deren Aufgabe es war, dieses alles zu verwalten, was in die Wege geleitet worden ist, nämlich die Entwicklung der Infrastruktur. Da ist Kaufkraft ins Land gekommen, die Beamten haben Geld ausgegeben und Staatsangestellten und Baufirmen haben natürlich auch Arbeiter angestellt, selbst wenn sie vom Ausland waren. Es ist Geld ins Land gekommen und dieses Geld war eine wunderbare Bedingung, eine wunderbare Voraussetzung für lukrative Investitionen im Einzelhandel. Bloß, wer hat die gemacht? Der kleine griechische Tante Emma, auf Deutsch, ich weiß nicht, wie es auf Griechenland griechisch heißt, die kleine Emma, die hat keine Supermarktketten aufziehen können. Dazu hat ihr das Kapital gefehlt. Aber Lidl, Aldi, Carrefour, also die großen, bereits existierenden Handelskapitale, für die war das die Einstiegsbedingung überhaupt aus einem Land, wo vorher kaum was gelaufen ist, handelsmäßig die Kaufkraft abzuschöpfen für wunderbare Gewinne und Griechenland Einzelhandelsketten spendiert, die sie so vorher nicht gekannt haben. Hat aber eine Wirkung. Nämlich das, was an Geschäften im Land war, ist darüber kaputt gegangen. Jetzt war ja Griechenland, bevor es zur Europäischen Union gekommen ist, schon ein Land, wo sehr viele Menschen, die überlegt haben, wovon lebe ich eigentlich, feststellen mussten, in Griechenland läuft nicht furchtbar viel, wenn man Geld braucht. Und was haben sie bekommen? Ein Angebot. Das war ja keineswegs so, dass die Griechen von sich aus gleich nach Deutschland und sonst wohin gedrängelt haben und gesagt haben, wir wollen Griechenland verlassen und woanders leben. Sie sind angeworben worden in den 70er Jahren, wie die sogenannten Gastarbeiter von Italien, Spanien und Griechenland, also aus dem Mittelmeer und später noch die Türken, nach Deutschland gekommen sind. Sie haben Angebote bekommen. So einfach sind die gar nicht hergezogen. Das waren Staatsverträge. Der deutsche Staat hat dem griechischen Staat ein Angebot gemacht. Über deine Überschussbevölkerung kannst du bei mir loswerden. Das heißt natürlich, was die verdient haben, war erstmal in Deutschland ein Lohn. Und da ist manches vielleicht zurückgeflossen. Aber mit der Kaufkraft, die ja zurückgeflossen ist, plus der Kaufkraft, die durch die europäischen Entwicklungsfonds gestiftet worden sind und dann darauf sattelnd und darauf spekulierend die Bankkredite an den Staat. Die waren Bedingungen, Voraussetzungen für eine Konkurrenz von Investoren. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Auch sowas, wenn man mal die Vokabel über die Verhältnisse leben, genau abklopft. Die Verhältnisse in Deutschland, in Frankreich, Großbritannien sind so, das sind riesige Kapitalisten oder Kapitalgesellschaften tätig. Die, wenn irgendwo anfangen, sei es im Handel, sei es in der Produktion, was hinzustellen, dann wenden die gleich so viel Kapital auf, das kann ein griechischer Mittelständler oder einzelner Unternehmer überhaupt nicht mobilisieren. Kapitalgröße ist da von vornherein Einstiegsbedingung. Und Griechenland, dieses halbentwickelte Land an der Peripherie Europas, hat sich darauf eingelassen, sich zu öffnen für die Entwicklung. Es ist auch was entwickelt worden, aber in der Gesamtbilanz hat es sich nicht gelohnt oder hat es nicht aufgegangen. Gelohnt hat sich schon für die Unternehmen. Ist es nicht aufgegangen, die Verpflichtungen des griechischen Staates durch seine Verbindlichkeiten, durch seine Verschuldungen und das Wachstum im Lande, was im Lande stattgefunden hat, sei es von ausländischen Kapitalisten, die in Griechenland investiert haben, sei es von griechischen Unternehmern, die in Griechenland investiert haben, hat nicht gereicht, dass der Staat diese Kredite bewältigen konnte, die Kreditverpflichtung bewältigen konnte. Jetzt muss ich mal was sagen, damit konnte er bis vor kurzem wenigstens so weit leben, dass die Bankiers der Europäischen Union oder anderer Länder durchaus zufrieden waren. Griechenland hat seine Schulden bedient. Griechenland hat so viel Kredit gehabt, dass wenn eine Schuld abzulösen war, weil sie fällig war, neue Kredite bekommen, so geht es üblicherweise, dass man sowas nicht bezahlt, man kriegt neuen Kredit und kann mit dem neuen Kredit die alten ablösen und sogar kriegt noch weitere Kredite für andere Projekte. Das hat alles wunderbar funktioniert. Griechenland war gar nicht, trotz der relativ dürftigen ökonomischen Entwicklung, gemessen an dem Kredit, den es auch dafür aufgewendet hat, war gar nicht ein Kandidat für einen Staatsbankrott. Dafür kommt nämlich was anderes. Das ist die zweite These. Der Bankrott Griechenlands ist, was seinen aktuellen Grund und seine imperialistische Bedeutung angeht, die erste Quittung des Finanzgewerbes an die Euro-Staaten für den Aufwand zu seiner Rettung und ein erster Offenbarungseid über den unauflöslichen Widerspruch der Währungsunion und ihres Geldes. Also ich wiederhole es nochmal, wer einen Gegenstand vor sich hat, die beiden Thesen stehen auch im Gegenstand als Überschrift zu den beiden Teilen. Der Bankrott Griechenlands ist, was seinen aktuellen Grund und seine imperialistische Bedeutung angeht, die erste Quittung des Finanzgewerbes an die Euro-Staaten für den Aufwand zu seiner, nämlich des Finanzgewerbes, Rettung und ein erster Offenbarungseid über den unauflöslichen Widerspruch der Währungsunion und ihres Geldes, nämlich des Euro. Das Finanzgewerbe hat gar nicht Griechenland vorgenommen und festgestellt und gesagt, naja, in der Tabelle der Euro-Staaten ist Griechenland so ziemlich auf der letzten Position. Wenn man mal vergleicht, die Kennzahlen Staatsverschuldung und Wachstum. Wirtschaftswachstum. Da waren sogar Italien und andere Länder rein von den reinen Kennzahlen her schlechter dran. Und die Bankleute haben auch kaum Grund gesehen, daran zu zweifeln, dass Griechenland als Teil dieses europäischen Gebildes, Europäische Union und dann auch speziell von Euroland, in der Lage sein könnte, dass es eines Tages zahlungsunfähig ist und dann einfach hängen gelassen worden würde. Das war die Grundbedingung dafür. Und zwar, wird noch ein Nachtrag zu eins, man kann auch alles Mögliche nachtragen, aber ich will mich etwas beschränken, damit die Übersicht behalten bleibt. Beim zweiten Teil wird sowieso unübersichtlicher mit den vielen Themen, die da anklingen. Die Europäische Zentralbank hat den Staatspapieren oder den Staatskrediten, die einzelne Eurostaaten aufgenommen haben, eine gewisse Sicherheit verliehen. Wenn man nach Afrika geht und irgendeinem beliebigen Staat Kredit gibt oder nach Lateinamerika oder sonst wohin, dann gibt es da keine Garantie, ob diese Staatspapiere, diese Staatskredite jederzeit einlösbar sind in Liquidität, sagt der Fachmann dazu. Also in bares Geld, wenn es Not wird. Oder in andere, bessere Papiere. Die Europäische Zentralbank garantiert aber dafür, dass alle Staatsanleihen der Euro-Staaten in Euro jederzeit liquidierbar sind, also hinterlegt werden können bei der Zentralbank als Sicherheiten für Geld, wenn sie ein bestimmtes Rating einhalten. Und es war bis zur Finanzkrise das berühmte AAA, also die beste Ratingklasse, die man sich wohl vorstellen kann. Und die Europäische Zentralbank hat etwas drunter, also wenn es A-Raten sind, dann sind diese Papiere jederzeit einlösbar. Und wenn sämtliche Euro-Staaten bis zur Finanzkrise in dieser Güteklasse, was heißt diese Güteklasse? Das heißt, im Vergleich sämtlicher Staatsanleihen, die es auf der Welt gibt, stellen diese Ratingagenturen, bewerten die Rechnung, diese Ratingagenturen das Risiko des Ausfalls. Wie wahrscheinlich ist ein bestimmtes Staatspapier, das machen sie auch bei AGs, bei Kapitalisten, aber jetzt mal aus dem Staatspapier, wie hoch ist das Risiko, dass der Staat bankrott geht oder zahlungsunfähig wird? Was zum Beispiel Deutschland, wenn man die europäischen Länder hernimmt, ist Deutschland immer der unschlagbare Meister. Kein Mensch glaubt daran, dass das jemals zahlungsunfähig werden könnte. Jedenfalls, das liegt so ferne. Das hat immer schon AAA, seit Jahr und Tag. Und dann wird es so bewertet und dann gibt es kleine Unterschiede. Und dadurch, dass die anderen Staaten, die vorher vor dem Euro durchaus nicht AAA hatten, Italien zum Beispiel, gab es mal gigantische Spekulationen gegen Italien und die waren so weit, dass sie durch Deutschland rausgepaukt werden müssten. Damals gab es einen Bailout. Gar nicht so neu. Und dieses Bailout hat Italien gerettet und dann ist es zur Europäischen Währungsunion gekommen und gehört jetzt auch mit zur besten Güteklasse, weil eben diese europäische Währung Euro, kommen wir jetzt gleich noch drauf, müssen wir aber aufheben, zweiter Unterpunkt von der zweiten These, ein ganz bestimmtes Regime hat, diese berühmten Maastricht-Kriterien, die von den Finanzern der Welt genommen werden als Grundlage ihrer Spekulation und die hat bisher immer so ausgesehen für sie sehr, sehr positiv. Warum? Wenn wir gleich darüber noch zu reden haben. Bleiben wir zunächst mal beim Punkt, das Rating der griechischen, auch der griechischen Staatspapiere war super. Also hat Griechenland immer jeden beliebigen Kredit bekommen, den es gebraucht hat, weil das Risiko eines Zahlungsausfalls für die Finanzwelt praktisch gleich null war. Jetzt ist es die Ironie der Geschichte, dass Griechenland, dem auch bescheinigt wird beim Zustand der Banken in der Finanzkrise, dass seine Bankenwelt sehr gesund ist, was die einmal so medizinisch ausdrücken, soll heißen, im Unterschied zu vielen Banken, zum Beispiel Hypo Real Estate oder Northern Rocks in Großbritannien oder Lehman Brothers, die ja längst im Orkus versackt sind, in Amerika, waren die insofern gesund, als sie gar nicht so viele Verbindlichkeiten, so viele Staatspapiere oder so viele Anleihen auf ihren guten Namen begeben haben, wie die großen Banken der Finanzzentren. Und deswegen waren sie natürlich auch dann bei der großen Annullierung der Staatspapiere und der Anleihen relativ wenig betroffen. Und trotzdem hat sie es, obwohl sie gesund waren, obwohl sie mangels Kapitalausstattung, mangels Größe, Bankgröße und so weiter, weil sie gar nicht so solche Finanztürme auftürmen konnten wie die Deutsche Bank oder über Real Estate, waren sie in der Finanzkrise relativ wenig betroffen von der Annullierung dieser Titel. Wie war die Reaktion der Staaten auf den drohenden Kollaps? Ist in 3 Veranstaltungen hier in Berlin von mir und anderen erklärt worden. Sie haben festgestellt, entweder sie pauken diese Bailout, können wir wieder sagen, sie pauken ihre Banken raus, aus der Krise raus, indem sie Milliarden an Staatsgeldern zur Verfügung stellen, oder die Banken gehen bankrott im Wortsinne und damit geht der ganze Lebenssaft der kapitalistischen Gesellschaft mit in den Orkus, nämlich das Geld. Alle Zahlungen, sogar die kleinen Zahlungen von Hartz IV, alle Zahlungen wären dahin, das ganze Geschäftsleben wäre abgebrochen, der Saft der kapitalistischen Gesellschaft wäre abgestellt gewesen. Die Reaktion der Staaten war, sich immens zu verschulden, indem sie gewaltige Summen, hunderte von Milliarden, als Bürgschaften, zig Milliarden als Kredite für notleidende Banken ausgegeben haben, zum Beispiel in Deutschland die berühmte Sache mit der Hypo Real Estate, die sie dann zum Schluss sogar noch übernommen haben in Staatseigentum. Das gleiche in Amerika, das gleiche in Großbritannien, in Frankreich, überall haben die Staaten Milliarden Kredit geschöpft, Staatskredit geschöpft, um die Banken rauszuhauen. Und jetzt kommt Untergang ist der Weltlohn. Kaum sind die Banken rausgehauen, kaum machen sie wieder das, wozu sie schließlich berufen sind, nämlich spekulieren, prüfen sie alle Papiere, die jetzt auf dem Markt sind, auf ihre Kreditwürdigkeit. Auf Risikoklassen, machen Bonitätsprüfungen an noch und noch und stellen fest, ganz schön viel Staatskohle unterwegs. Nämlich, die haben ja nicht einfach Deutschland und so weiter, die haben ja nicht einfach Geld gedruckt. Sie haben das Geld, mit dem sie die Banken gewählt haben, in Form von Kreditpapieren, also Zetteln, auf denen sie einen Zins drauf geschrieben haben, mit dem sie verpflichten, auf 10, 15, 20, ja sogar 40 Jahre ihn zu bedienen. Sie haben es in Form von Kredit auf die Welt gebracht und haben sie den Banken zur Verfügung gestellt, damit sie damit schachern und handeln, das, was sie eigentlich tun sollen. Nämlich sie sollen Kredit schaffen, sie sollen Kapital schöpfen. Jetzt fängt es an, wenn sie Kapital schöpfen sollen, die Banken, dann können sie das und machen sie es nur mit den Papieren, die auch bei ihrer Bilanz aktiver darstellen, also die Einkünfte bringen, die Kapitalqualität haben. Das ist ja Grundlage, auf der sie Papiere ausgeben, die auf sie selber lauten, mit denen sie sich dann ins Obligo begeben, die sie bedienen. Also müssen sie pflichtgemäß, sogar gesetzlich sind sie dazu verpflichtet, überprüfen, wie sicher sind die Papiere, mit denen sie jetzt zu handeln haben und sie zur Grundlage von Geschäften machen. Und siehe da, sie werden kritisch. Kritisch, und dann ist der Weltlohn gegen die, die sie gerade gerettet haben, nämlich die Staaten. Es wird ihnen schummrig, wenn sie sehen, was für Summen Deutschland, Frankreich, USA, Großbritannien auf die Welt gebracht haben und fragen sich, wie sicher sind die. Aber nicht bloß dort. Wenn mal Staatspapiere unterwegs sind, ist sie nicht anzusehen. Sind die gegeben worden, geschaffen worden zur Rettung von Banken oder aufgenommen worden für Infrastrukturmaßnahmen des griechischen Staats. Wenn die Papiere mal unterwegs sind, stehen Zinsen drauf und es steht ein Schuldner drauf. Und jetzt wird der Schuldner bewertet nach seiner Fähigkeit, für diese Schulden und die Fälligkeit gerade zu stehen. Und jetzt kommt die Ungerechtigkeit der Geschichte, dass Griechenland genauso beurteilt wird wie Deutschland. Und das ist die Kennzahl für Griechenland, die da dann interessant ist, nämlich wie hoch ist die Verschuldung, wie hoch sind die Verbindlichkeiten, wie hoch sind die wann sind Fälligkeitsraten oder Fälligkeiten für Einlösung von Krediten im Termin und wie schaut es denn mit dem Wirtschaftswachstum aus? Und da ist die Rate bei Griechenland relativ schlecht. Zumal ja in der Folge der Finanzkrise auch viele Wirtschaftsaktivitäten, viele Geschäftsfelder, in denen munter verdient worden ist, sich reduziert haben. Also wird geprüft, was ist was wert, und dann stellen Sie fest, die Griechen oder der griechische Staat können sie nach ihren Maßstäben, nach ihren Spekulationsmaßstäben, unmöglich mehr mit den gleichen Zinsen ausstatten, also Zinsen verlangen, wie noch gestern. Waren sie vor der Krise vielleicht 0,5% oder 1%, Basispunkte nennen wir das immer, die machen das immer mit Hundertstel, also 0,5% oder 1%, wenn es hochkommt, 1,5% über der Benchmark, nämlich den Bundesanleihen, so sind die plötzlich fast im Tagesrhythmus gestiegen bis auf 5% Differenz. Also 5% heißt dann 500 Basispunkte. Das sind nicht 5% mehr, sondern es ist 5% Differenz, 3% und 8%. Das heißt, genau der Staat, bei dem das Verhältnis der Verschuldung und Wirtschaftswachstum schon relativ schlecht war oder am schlechtesten war von der ganzen Reihe der Euro-Staaten, wird dadurch, dass alle neuen Schulden mit 8% zu verzinsen sind, natürlich erst richtig reingeritten. Das ist ja gar das Fatale oder das Logische beim Finanzwesen, dass derjenige, der sich die Kredite am wenigsten leisten kann, die meiste dafür bezahlen muss. Und derjenige, der sie am lockersten bedienen könnte, die geringsten Zinsen. Das geht ja sogar bis in Konsumentenkredite hinein. Wer am wenigsten verdient, der muss den höchsten Zins bezahlen. Wer locker verdient, kriegt den, kann was aushandeln. Bei Staaten heißt es also, die Refinanzierung, sagen sie dazu. Also, wenn jetzt Griechenland irgendwann was fällig, große Batzen zu bezahlen hat, also Papiere einlösen muss, dann passiert es in der Regel nicht dadurch, dass Griechenland tatsächlich in den Keller geht und aus der Geld rausholt, sondern passiert es in der Regel so, dass es neue Schulden aufnimmt. Und es macht dann wenig aus, wenn die neuen Schulden ungefähr den gleichen Zinscoupon haben, wie die Schulden, die sie damit ablösen müssen. Wenn die Coupon aber 5 oder 6 oder 7% höher ist, dann geht plötzlich keine Bilanz mehr auf. Und das wissen die Finanzer. Warum? Woher wissen die das? Na, sie setzen die Zinsen ja hoch. Das ist das, was man dann populär nennt Pleite oder Staatsbankrott. Nämlich die Umschuldung eines Staatskredits, eines Staatspapiers, die Ablösung und Verwandlung in neue Schulden, klappt nicht mehr. Der Staat ist also oder droht, zahlungsunfähig zu werden. Wie gesagt, nicht weil sie irgendwo über Verhältnisse gelebt haben, wie in der Hetze daran behauptet wird, nicht weil die Renten zu hoch wären oder weil die Beamten zu viel Gehälter haben würden, sondern weil sie die Zinsraten geändert haben. Weil sie die Voraussetzungen für die Kreditverhältnisse geändert haben. Ganz unabhängig von der Lage, in der Griechenland ganz von sich aus war. Das ist der erste Punkt zur zweiten These. Der zweite Punkt. Warum sind sie denn eigentlich so garstig zueinander, die europäischen Euro-Staaten? Da geht es am Kameraden schlecht, ist doch Union. Haben das gleiche Geld. Haben also irgendwie, sind sie alle damit doch affiziert, betroffen, wenn das eine Land kaputt geht. Warum sagen sie nicht, wir sind Freunde auf ewig, denn wir haben uns ja gebunden mit der gleichen Währung, quasi auf die alle Zukunft, als ein Wirtschaftsgebiet mit einer einzigen Währung. Warum sagen sie nicht, na gut, Griechenland, wenn es jetzt dir schlechter geht als gedacht, und dann mal ehrlicherweise zugeben müssen, du bist würdig in dem Sinn nicht schuld. Das sind schon eher wir mit unseren Superbanken, die da etwas vertan haben bei der Finanzkrise. Warum so zugeknüpft? Warum sagt die Merkel immer, das geht nur dann, wenn sie harte Auflagen, da kommen wir auch noch drauf, sie haben Auflagen, dritter Punkt, wenn sie harte Auflagen einhalten, wenn sie sparen. Eigentlich gar nicht. Sie zitieren einen Paragrafen des Maastricht-Vertrags, in dem es heißt, es darf kein Staat den anderen kreditieren, wenn ein Zahlungsnöten ist. Da haben sie den gesponnen damals in Maastricht, dass sie so einen Paragrafen aufschreiben. Kleiner Widerspruch ist es schon. Man macht eine Währung und wenn ein Teil davon notleidend wird, heißt das ja was für die anderen. Was, das will man gleich noch genauer zu bestimmen haben. Aber jeder ist sich sicher, da die Bildzahlung allen voran, machen unseren Euro kaputt. Irgendwie betrifft das auch das Geld, was hier im Umlauf ist. Und zugleich haben die Staaten ausgemacht, kommt gar nicht in die Tüte, dass ein Staat, der über Zahlungsfähigkeit verfügt, einen anderen Staat oder andere Staaten, deren Zahlungsfähigkeit flöten geht, rauskauft. Was haben Sie da beschlossen? Ich will mal anfangen mit den Kriterien oder mit einem Kriterium, dem bekanntesten. Das ist das Kriterium, 3% soll die Obergrenze sein der jährlichen Neuverschuldung. Neuverschuldung heißt die Verschuldung, die wächst, nachdem die Schulden, alte Schulden abgelöst sind und neue Schulden aufgenommen worden sind. Das soll die Differenz plus 3% heißen von Bruttoinlandsprodukt. Dann ist schon klar, dass es ein dynamischer Faktor ist, denn wenn das Bruttoinlandsprodukt wächst, und das ist ja der Zweck aller Staaten, wie es wächst, wenn es also in der guten die Konjunktur läuft, dann wächst das und dann steigt die Verschuldung absolut gesehen. Wenn die Basiszahl wächst, wachsen auch die 3%, nicht die Prozente, aber das, was 3% ausmacht. Das heißt, die Verschuldungsgrenze, die Sie da ausmachen, ist keine Verschuldungsgrenze in dem Sinn, dass man, wenn man sich das leicht vorstellen könnte, ein fester Betrag und damit soll man haushalten, sondern es ist eine wachsende, in der Regel wachsende Summe, die sich dazu messen und gilt trotzdem als Grenze. Warum? Der zweite wichtige Punkt bei Maastricht-Kriterien ist die Gesamtschuldenmenge bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt, die sollte nicht höher sein als 50%. Also die Gesamtschulden sollen nicht höher sein als 50%. Da gibt es Staaten, Italien hat 120 gehabt damals. Offen bekannt, nichts geschummelt. Griechenland war sogar drunter, glaube ich. Griechenland war drunter, ohne Tricks. Deutschland war damals noch drunter. Das war noch vor den großen Krediten, die für die Entwicklung der DDR über unsere Verhältnisse gelegt, bekanntlich, also im Vorgriff, aufgenommen worden sind. Bleiben wir bei den 3%. Warum 3%? Wenn der Staat auf den Markt geht und sagt, ich will Geld aufnehmen, ich will Staatspapiere verkaufen, ich verpflichte mich, sie zu bedienen, in einer Währung, in seiner Währung nämlich, dann beurteilt derjenige, der das Geld übrig hat und sagt, oh, eine mögliche Geldanlage neben anderen Formen, wie sicher ist denn die Sache? Dann beurteilt er den Staat hinsichtlich seiner künftigen Wachstums. Also das, was irgendwie auf seinem Territorium an Wirtschaftswachstum stattfindet, von dem er einen Teil abschöpft als Steuern, von dem er einen Teil sogar abschöpft in Form erstmal besteuern, die Steuern sind so eine Maßzahl, die wachsen also, dann kann man sagen, dieser Staat ist entweder sehr gut oder mangelhafter oder ganz mangelhaft, was das Wachstum und was die Staatseinkünfte betrifft. Da gibt es eine Hierarchie, eine Rangfolge von Bonitäten. Jetzt, wenn ein Staat das macht, dann kann man den beurteilen. Was mir war es in der Vergangenheit, wie schaut möglicherweise in der Zukunft aus, das ist eine spekulative Sache. Und dann kommt aus der Konkurrenz der Anleger irgendeine Prozentziffer raus. Der Staat testet die aus, probiert es mit möglichst wenig Zinsen, die er zahlen will, und muss dann feststellen, das ist zu wenig, er muss 50 Basispunkte draufgeben, also 2,5, 3,5, 4,5, und irgendwo gibt es dann den Punkt, wo der Staat merkt, dass wenn er diesen Zinssatz draufschreibt, dann kriegt er locker Geld. Da wird gewissermaßen die Macht des Staates über sein Territorium, über seinen Standort, die Macht des Staates über die Kapitalisten, die da sind, und die Arbeiter, die für die schaffen, bewertet, und schließlich mündet diese Bewertung ein in eine Zinsziffer. Man kann auch sagen, Staatsgewalt, nämlich was der Staat ist, der macht ja die Wirtschaft gar nicht. Er behütet sie, er schreibt ihr vor, wie sie zu gehen hat, er macht Gesetze, schickt die Polizei, macht Gerichte und so weiter, alles das. Seine Staatsgewalt wird beurteilt, wie wenn sie ein Stück Ökonomie, ökonomischer Apparat wäre. Der Staat macht kaum Ökonomie. Aber die Ökonomie, die er da in seinem Territorium beherbergt und die er fördert und so weiter und so fort, die wird ihm zugerechnet, seiner Macht. Man kann auch sagen, da wird aus Staatsmacht, aus politischer, militärischer, polizeilicher, justizieller Gewalt Ökonomie. Kann man darauf spekulieren. Was macht man, wenn 13 oder 15 Staaten sich zusammentun mit einer Währung? Worauf spekuliert man denn eigentlich dann? So Staaten wie Italien immer überschuldet, relativ an Deutschland gemessen, Deutschland immer solide, nach den Kriterien, die sich damals eben als solide galten, vor 1995, wo es ausgemacht worden ist. Staaten wie Großbritannien, gut, die haben dann nicht mitgemacht, die aber gegen die immer wieder spekuliert worden ist, die Märkte immer wieder gegen das Pfund gewettet haben und so weiter und so fort. Staaten völlig unterschiedlicher Ausstattung mit Kapital, Wachstumsraten in der Vergangenheit, erwarteten Wachstumsraten in der Zukunft. Wie kann man eigentlich dann da spekulieren, wenn die eine Währung aufmachen? Welche Staatsgewalt ist denn eigentlich diejenige, auf die man ansetzen kann? Der Bundesfinanzminister, der kann regieren in der alten BRD, aber hat er denn Macht auf Italien oder Spanien oder sonst wohin? Normalerweise ist die Währung ein Geld, wo Staaten, wo drauf die deutsche Mark oder britisches Pfund, wo Staaten dafür bürgen. Gewalten. Jetzt schaffen sie ein Geld, und es ist kein Goldgeld, wo das gewissermaßen selber Wert hätte, wie im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit, sondern es ist auch bloß Papiergeld, auch bloße Zettel. Da bürgen plötzlich 15 dafür. Und das möchte man als Anleger schon wissen, ob die 15, wenn sie sich dann in die Haare geraten, sich wirklich auf irgendwas einigen können. Welche Maßnahmen denn fällig sind, um das Wachstum wieder hochzukriegen oder und so weiter. Die 15 wollen weiterhin als eigene Staaten existieren, eigene Souveränitäten, und zugleich wollen sie ein Geld. Warum wollen sie ein Geld? Weil sie ein Wirtschaftsgebiet aufgemacht haben, was sie jetzt als die Bedingung angesehen haben, um in der Konkurrenz der großen Wirtschaftsmächte, nämlich gegen USA, Japan, jetzt vielleicht auch einmal China, eine entsprechend große Masse in die Waagschale zu werfen. Sie messen sich an USA. Die USA sind ja auch fast so etwas ähnliches wie die Europäische Union, bloß mit einem ganz wichtigen Unterschied. Das sind sogar 50 Staaten, nicht plus 27, wie viel man gerade, irgend sowas. ändert sich auch. Die haben sogar 50 Staaten, aber das sind 50 Provinzen. 50 Staaten, die ihre Eigenständigkeit aufgegeben haben, die einem gemeinsamen Souverän unterstehen. Und für einen Dollar bürgt nicht Kalifornien. Da wäre der Dollar nämlich jetzt im Augenblick im Orkus. Noch mehr als in den ganzen Jahren, wo er gegen den Euro verloren hat. Sondern bürgt Washington bürgt dafür. Die gesamte aggregierte Macht der USA, ihre Wirtschaftsmacht einerseits, ihre politische Macht als Weltmacht Nummer 1 oder letzte Weltmacht, die es noch gibt, ist die Bürgin für diese Währung. Und wenn eine Provinz, wie zum Beispiel Kalifornien oder Delaware als Kleinststaat, wenn die irgendwelche Probleme haben soll, dann wird es intern geregelt. Dann wird, wie sagt man denn, to bail out im Deutschen, ich baile out, ich outbaile, dann wird outgebailt. Dann wird also ausgekauft. Dann bürgt die amerikanische Gesamtmacht für die Schulden, die Teilstaaten aufmachen. Das müssten sie ja Teile ihres Landes gewissermaßen als Bankrotteure auf dem Weltmarkt loslassen. Das ist dann so ähnlich wie auch in Deutschland, kennen wir sowas auch, Westdeutschland, die Alpenstaaten, Saarland und Bremen. Wer nach dem Maßstab, der auf Griechenland gegenwärtig angewendet wird, längst bankrott. Macht aber nichts, sie sind ja Provinzen. Sie haben bloß staatsähnlichen Charakter als Föderation, sind aber keine eigenständigen Subjekte, die ihre politische Macht ummünzen müssten über eine Währung in ökonomische Macht. Also, wie haben wir es beim Euro gemacht? Man hat nicht gesagt, wir schmeißen die Staatsgewalten zusammen. Sie haben gesagt, die Staatsgewalten bleiben. Und das hat eine wichtige Konsequenz. Das heißt, die Staatsgewalten rechnen nach wie vor einzeln ab. Machen eine Einfuhr- und Ausfuhrbilanz, also Handelsbilanz, Zahlungsbilanz, Zahlungsverkehrbilanz und so weiter und so fort. Die üblichen Bilanzen stehen also jeder für das, was im eigenen Territorium an Wirtschaft gelingt oder misslingt, in der Summe gerade. Ja, mehr noch. Die Staaten stehen in Konkurrenz zueinander. Sie wachsen und versuchen, mehr zu wachsen als andere. Vielleicht ist nicht einfach mehr der Punkt. Sie wollen einfach wachsen. Aber wie wächst man? Indem man das Kapital, was auf der Welt frei rumschwirrt und Anlage sucht, zu sich lockt. Und damit das Kapital zu einem kommt, damit möglichst viel läuft, muss man halt gute Bedingungen geben. Die erste gute Bedingung ist, da läuft schon viel. Die zweite gute Bedingung ist, da wird viel laufen. Und je mehr man anlockt, desto mehr läuft auch. Also tut man was dafür, man macht Standortpolitik. Auch darüber haben wir schon mehrere Veranstaltungen gemacht, was Standortpolitik nach innen heißt. Lassen wir jetzt draußen nichts Gutes für die Leute. Jedenfalls die letzten Jahre. Das machen alle Staaten und sind damit Konkurrenten. Konkurrenten um Wachstum. Konkurrenten um, wer zum Beispiel ist der Staat, bei dem die Handelsbilanz möglichst positiv ausschaut. Und jetzt wird dann, wenn man die Zahlung liest, manchmal richtig absurd. Da sagt die Merkel, zu Griechenland gewandt, macht's halt wie wir. Macht halt anscheinend Exportüberschuss. Habt ihr die Probleme nicht? Dann kommt die Frau Lagarde, das ist die Finanzministerin in Frankreich, also praktisch der Vize-Europameister immer hinter Deutschland, barmt und regt sich auf drüber, über die Arroganz der deutschen Politiker, die sagen, da habt ihr mal vielleicht nachgerechnet, dass Exportüberschüsse bloß gehen, wenn andere Defizite machen. Ja, mehr noch, eure Standortpolitik, Lohnsenkung etc. pp. Haben doch dazu geführt, dass die Lohnstückkosten in Deutschland und damit die Exportstärke der deutschen Wirtschaft gewachsen ist, zulasten anderer, die das nicht so gemacht haben, bei denen die Löhne gewachsen sind oder nicht so gesenkt worden sind wie in Deutschland. Die Frau sagt einfach mal, von ihrem Interesse her, der Konservative immerhin, der konservative Finanzministerin sagt, erhöht mal die Löhne. Nachdem die deutschen Gewerkschaften sowas irgendwann im Programm nicht mehr haben, müssen sie von einer französischen rechten Ministerin sagen lassen, der sei schlaff ist. Kämpft mal ordentlich um Lohnerhöhungen, dann geht es Europa insgesamt besser und euch auch persönlich sowieso. Sagt sie nicht, das Letzte nicht. Sie denken, dann geht es Frankreich besser. Weil an Frankreich hinsichtlich der Daten, mit denen Exportüberschüsse erzielt werden, wieder besser dasteht. Also die Wahrheit ist, die Staaten stehen in Konkurrenz zueinander, das bleibt dabei und tun alles dafür, dass die Konkurrenz positiv für sie ausgeht. Und die Konkurrenz führt dazu automatisch, dass der Gewinn der einen Nation, da wo Überschüsse entstehen, da muss es auf den anderen, am Rest der Welt, Defizite geben. Es gibt keine Exportüberschüsse, weil das heißt ja, man führt mehr aus als ein. Da muss es andere geben, die machen genau das Gegenteil, führen mehr ein als aus. So, diese Staaten sagen, jetzt machen wir eine Währung, eine knallharte Konkurrenz. Machen sie dauernd auf gegeneinander, rechnen ab und sagen, jetzt hat jeder die Pflicht zu wachsen, und zwar jeder hat die Pflicht zu wachsen wie Deutschland, mit Exportüberschüssen. Wie macht man jetzt den Märkten begreiflich, dass auf dieses Kampffeld von Hauen und Stechen, von Konkurrenzen zu wechselseitigem Schaden und dem Nutzen einiger weniger, dass das als zuverlässiges Geld wird? Dass dann dauernd Staatsbankrotte reihum passiert. Jetzt kommen wir zu Maastricht. Sie sagen, das Beste wäre natürlich, haben zumindest die Experten gesagt, eigentlich bräuchte man gemeinsame Wirtschaftspolitik. Das heißt also, eigentlich braucht man einen gemeinsamen Staat, wenn man gemeinsame Währung macht. Deutschland hat 1870, 71 das Reich gegründet und 5 Jahre später erst die Währung. So geht es normalerweise. Jetzt machen wir die Währung und sagen, einen Staat machen wir nie. Wir bleiben souverän. Haben sie als Ersatz den Märkten erklärt, wir machen folgenden Vertrag. Keiner darf sich mehr verschulden, neu verschulden, als 3% vom BIP. Was haben sie den Märkten damit signalisiert? Erstens, wir stehen in Konkurrenz zueinander. Aber zweitens, falls der Bedarf besteht, was auszugleichen, das sind nämlich die Staaten, die immer verlieren in der Konkurrenz international, dazu natürlich versucht, bevor sie die Konkurrenz aufgeben, bevor sie die Niederlage eingestehen, das ist ja wie bei den Olympischen Spielen, wo dann der 400-Meter-Lauf vorbei ist und dann ist einer der Letzte und dann bleibt es dabei für alle Ewigkeit. Sondern die sagen natürlich, wir haben doch die Fähigkeit, uns zu verschulden, um Wirtschaftspolitik zu finanzieren, damit es wieder wächst. Das macht aber sogar der, weil der Meister, auch der legt nach. Da hat er das meiste BIP, kann also 3% sich verschulden und ist bei dem eine viel größere Summe als die 3% bei den anderen, wo es nicht so wächst. Der legt nach, der legt über die Verhältnisse, die anderen erst recht, sind erst recht versucht dazu. Das heißt, die werden eigentlich versucht, mal 5%, mal 7%, mal 10% zu überziehen. Griechenland hat jetzt 13% oder 14% überzogen, haben sie jetzt noch nachgerechnet. Ist ja auch logisch, das ist ja das einzige Mittel eines Staats, Staatsverschuldung zu machen über solche mickrigen Ziffern von 3% hinaus, wenn es was werden soll. Und jetzt sagen sie den Märkten, verlasst euch mal drauf, ihr könnt euch sicher sein, dass in der Regel ungefähr 3% Neuverschuldung stattfindet, und zwar bei allen, und keiner darf überziehen. Und wenn er überziehen will oder er muss, dann muss das ihm genehmigt werden, fallweise, Fall für Fall. Wenn er überzieht und macht es einfach, dann wird er bestraft dafür, haben sie behauptet. Dass dänische Staat, der kein Geld hat und deswegen sich zusätzlich verschulden muss, der soll dann sogar noch mehr Geld in die gemeinsame Kasse bezahlen, der kriegt nämlich dann eine Strafgebühr aufgebrummt. Wovon zahlt er die? Wahrscheinlich von der neuen Verschuldung, Zusatzverschuldung. Also die Konstruktion war jedenfalls trotzdem, eins hat sie signalisiert, es findet ein Regime statt, das strenger ist als das Regime von Bundesstaaten, wo Saarland und Bremen sich durchaus unabhängig von den Maßzahlen der Zentrale verschulden können und verschuldet haben, sodass jetzt die Zentrale ja bei uns sagt, wir sollten mal intern sowas einführen wie die Maastricht-Kriterien, dass sowas nicht mehr passiert, dass Teilstaaten vom Bankrott stehen. Also, eine stärkere Fessel als bei Bundesstaaten und in Gebietskörperschaften derselben wollen wir beim Euro einführen. So, dann haben wir den Widerspruch perfekt. Sie behaupten, wir haben eine Währung, wir haben ein Regime, das ist zwar kein gemeinsamer Finanzminister, noch kein gemeinsames Wirtschaftsregime, aber wir haben ein Regime abstrakter Natur, nämlich die Maastricht-Kriterien. Die bürgen dafür, dass die Währung stabil bleibt, dass sie eine sichere Spekulationsgrundlage haben, die Finanzen der Welt. Und zugleich sagen sie, wir schmeißen die Macht nicht zusammen, wir machen keinen Kaiser, keinen Superpräsidenten, sondern wir konkurrieren gegeneinander und machen damit, das steht voll im Widerspruch zu dem ersten, machen damit eine Konkurrenz zueinander, die notwendigerweise zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, bis hin zum drohenden Staatsbankrott. Also zur drohenden Zahlungsunfähigkeit. Dass Staaten nicht in der Lage sind, ihre Verbindlichkeiten einzulösen, weil sie weniger Wachstum haben, herbeigehebelt haben mit ihrer Verschuldung, als sie dann an Verpflichtungen aufgehäuft haben. Das ist in aller gebotenen Kürze der unauflösliche Widerspruch der Währungsunion und dieses Geldes. Mag sein, dass das vielleicht zu kurz war, mag sein, dass es nicht ganz übersichtlich war. Es gibt dazu 3-4 Artikel im Gegenstandpunkt, damals, wie es eingeführt worden ist, das war ums Jahr 2002, sind 3 Artikel erschienen, Euro 1, 2, 3. Kann man am Büchertisch, habt ihr es noch liegen, wenn es nicht am Büchertisch zu hören ist, gibt es beim Verlag, sogar zum Sonderrabatt, ist ja, liegt da am Lager, oder man kauft sich gleich die CD-ROM. Da kostet es einmal 40 Euro und dann nichts mehr. Zum Nachlesen, diese alten Artikel, wie der Euro funktioniert. Ich mache mal kurz eine Überlegungspause, ob dazu Fragen sind oder Ergänzungen. Und dann machen wir weiter mit der weiteren Konsequenz. Viele Punkte, die du jetzt zu Griechenland angesprochen hast, hat der Gegenstand zu einem ähnlichen Feld sehr ausführlich auch in der letzten Nummer zum Thema Osteuropa angesprochen. Nun ist Griechenland nicht mit einem Land wie Polen gleichzusetzen, aber die Erfordernisse, sich dem Euro-Regime zu unterwerfen, die sind für einen Ministerpräsidenten von Polen natürlich genau die gleichen wie für einen Ungarn oder in Polen. Und man kann sozusagen jetzt schon an dem, was aus Osteuropa geworden ist, sehen, was Verlierern wie Griechenland droht, dem die EU jetzt genau das gleiche Regime anempfiehlt, / aufoktroyiert, wie das, was in den letzten anderthalb Jahrzehnten in Osteuropa schon im Durchschnittsanschlussstaat aufgebaut worden ist. Also von daher könnte man als zusätzlichen mit dem Führerhinweis sehr wohl auch, was es grundsätzlich angeht, diesen Konfirmationsartikel annehmen. Ja, also glauben Sie uns zwar, der jetzt auch im neuen Gegenstand umschert, den spielst du an. Es steht im neuen Gegenstand ein Artikel drin über die Wirkungen der Finanzkrise auf dieses neue Ostmitteleuropa. Also die ehemaligen Warschauer Paktstaaten oder RGW-Staaten, wie denen, was für Konsequenzen die erleben mit und als Konsequenz der Finanzkrise. Ja, dann auch politisch bis dahin gehen, dass dort in Wahlen mittlerweile immer nationalistischere Figuren das Vertrauen der Wähler gewinnen. Also das heißt Kündigungsabsichten oder zumindest Protestabsichten, Nation geht voran vor Gemeinschaft, virulent werden. Übrigens ähnlich wie bei der Bildzeitung. Auch das ist der gleiche Geist. Das ist der Geist der Solidarität, wenn man sagt, machen die Griechen den Euro kaputt. Oder wir finanzieren den Rentnern dort ihre Luxusrenten. Gut, der Hinweis. Es ist eine Frage, also wenn er die jetzt nicht gestellt wird, dann stelle ich sie, weil sie gestern in Leipzig gekommen ist. Man macht eigentlich so einen Staat wie Griechenland mit. Sind ja nicht leichtsinnig. Ist der Grieche vielleicht leichtsinnig? Oder leichtgläubig? Hat er daran geglaubt, an die Belogen auf Griechenland, Erfinder der Demokratie, wo sie eigentlich Strafmann dafür können als gelobt? Hier im Haus sind wir ja gut, Erfinder der Demokratie, Haus der Demokratie. Also diese Herrschaftsform, für die wir nicht übermäßig viel übrig haben, wir, meine ich, ist der Gegenstandpunkt, weil sie nämlich eine Form ist, in der der Kapitalismus regiert wird. Also die Ausbeutung. Haben die Griechen denn irgendwie fehlkalkuliert? War es nicht absehbar, dass ihnen das passiert? Dazu ist vielleicht folgende Überlegung mal anzustellen. die Europäische Union, die mit den 6 alten Staaten, Benelux, Deutschland, Frankreich, Italien begonnen hat und erfolgreich diese 6 Staaten entwickelt hat, hat immer mehr Staaten eingeladen, damit zu tun. Alle wollten sie, auch diejenigen, die ursprünglich nicht mitmachen wollten, zum Beispiel Großbritannien, wollen sie mitmachen an diesem Erfolgsmodell, wie es erschienen ist. Warum? Weil je mehr die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, hat damals noch geheißen, unter Führung der wirtschaftlichen Führung der BRD die Maßstäbe gesetzt hat, wie in Europa produziert werden muss, um zu bestehen, also um die Konkurrenzmaßstäbe, an denen die Wirtschaft sich auszurichten hat, damit aber auch die Maßstäbe, an denen die Finanzwirtschaft, die Banken, die Kreditwelt sich orientiert. Dann aber auch die Maßstäbe, nach denen produziert wird, also die Normen, alles. Hat mehr und mehr diese Gemeinschaft der 6 und in der Deutschland vorbestimmt, sodass die anderen Staaten, die darum waren, sogar die größeren wie Großbritannien, feststellen mussten, dass sie immer mehr nach den Maßstäben richten mussten, wenn sie auch auf diesem europäischen Markt Erfolg haben wollten. Also nicht bloß die gleichen Schrauben verwenden von Normen, sondern auch die ähnliche Maßstäbe hinsichtlich Kapitalgröße, Gesetze, Wirtschaftsgesetze, Gesundheitsgesetze für Nahrungsmittel, alles das ist in der europäischen Währungsgemeinschaft allmählich vergemeinschaftet worden. Und diese Maßstäbe waren, weil das eigentlich der große Block war, der in der Mitte saß, waren damit auch Maßstäbe für alle anderen. Entweder haben sie sich denen unterworfen oder sie waren ausgesperrt. In so einer Lage kommen Staaten ganz von allein auf die Idee, selbst wenn sie nichts so furchtbar viel übrig haben für dieses Projekt europäischer Bundesstaat, war damals mal so die Ideologie, so Art Amerika von Europa zu machen, gemeinsame Staaten, Vereinigte Staaten von Europa, war immer so in der Idee Europa-Union, dieses ganze Gewurstel da. Das war so das große Ideal nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles kaputt war. Selbst wenn man dem nichts abgewinnen konnte wie Großbritannien, war eins klar, entweder man beugt sich den Maßstäben oder man baut an den Maßstäben mit. Man braucht Sitz und Stimme, um zu partizipieren bei der Bestimmung der Regeln und zu partizipieren von diesem immer mehr einheitlicher werdenden Markt. Man will kein Ausland dazu mehr sein, wirtschaftlich, weil es bloß noch Nachteile hat. Und wie gesagt, Großbritannien war bereits mal eingeladen und hat Nein, Danke gesagt, weil es gedacht hat, das Commonwealth, also all das Kolonialreich, das wäre eine viel günstigere Bedingung für britisches Wachstum. Man musste feststellen, Hustekuchen nach der Entkolonialisierung, nichts wert. Andere Staaten, kleinere Staaten, Österreich oder Malta, oder so, sind winzige Staaten, ja, die haben ganz bestimmt nie Flausen gehabt von, wir machen mal eine Art europäischen Superstaat, der dann mit den USA sich die Welt aufteilt. Aber für die war es klar, entweder sie sind dabei als Mitglieder, und dann werden sie immerhin berücksichtigt, all die Probleme, die sie damit haben, weil sie ja Teilgebiete sind, oder sie müssen es einfach schlucken, was die Europäische Union ihnen vorknallt. Also von dem größten Beitrittsland bis zum kleinsten Beitrittsland, habe ich es dazwischen alles andere auch, hat gute Gründe gehabt, irgendwie sich mit der Europäischen Union ins Benehmen zu setzen, mindestens in Form von Vertragsbeziehungen, wie zum Beispiel die Schweiz und andere Staaten, die nicht beitreten wollten, am besten aber Mitglied werden und dann teilzuhaben an der Bestimmung dieser Regeln. Jetzt nehmen wir mal Griechenland her, ein Staat ziemlich weit unten in der Tabelle. Was hat Griechenland eigentlich für Alternative gehabt damals? Einerseits ist es relativ unentwickelt. Will es sich entwickeln zu einem potenten Wirtschaftsgebiet, braucht es das Kapital, was auswärts ist. Im Land gibt es nicht genug. Entweder man macht sich gewissermaßen zur Peripherie und schaut, wartet drauf, bis die reicheren Länder oder da, wo mehr Kapital, Kapitalüberschuss ist, bis die in Griechenland entdecken und dort investieren. Oder aber man tut was dafür, etwas dafür tun, haben wir wieder ganz zurück an Anfang, setzt aber voraus, über die Verhältnisse zu leben. Kredit. Woher nehmen und nicht stehlen. Also war für Griechenland einerseits, natürlich konnten sie aussehen, dass es jetzt so leicht gehen wird, in diesem Europa, in diesem größeren Europa zu reüssieren. Aber andererseits, wenn sie überhaupt was aus ihm machen wollten, dann war der Beitritt zur Europäischen Union auf jeden Fall die Einstiegsvoraussetzung in künftiges Wachstum. Und das zur Erklärung von dem, sind sie dann irgendwie nicht ganz dicht, diese kleinen Staaten, die unentwickelten Staaten, die osteuropäischen Staaten, von denen jetzt gerade die Rede war, die nach der Auflösung des RGW beigetreten sind und eingeladen worden sind zum Beitritt Polen bis runter nach Rumänien und Bulgarien, genau das Gleiche. Kein Kapital, noch schlimmer als in Griechenland, nicht einmal überhaupt kein Kapital haben die. Wo kommt das Kapital her? Aus der Europäischen Union. Dann aber am besten Teil sein und dadurch Sicherheiten bieten fürs Kapital, dass das Kapital kommt. Man hat die gleichen Regeln, man hat das gleiche Regime, Wirtschaftsregime. Man kriegt auch Kredite zum Eingewöhnen, Konvergenz und so weiter. Nicht so ganz üblich wie früher bei der ersten Erweiterung, aber immerhin. Es sind auch Konditionen gemacht worden, die den Transfer von Kapital in diese Länder begünstigt haben. So kommen vom Hinten her gesehen todsichere Schwachmarken, todsichere Verlierer auf einen guten Grund, vor 10, 20, 30 Jahren, auf einen guten Grund, diesem Gebilde beizutreten. Guten Staatsgrund wohlgemerkt. Wir reden von Gründen für die Leute. Ich dachte, dass so Staaten wie Griechenland auch von dem Beitritt in die EU profitiert hat. Also ich habe gestern nochmal auf Wikipedia nachgelesen und die hatte nochmal Wachstumsraten, da auch alle gestaunt. Und eigentlich hat sich nie jemand beschwert. Und ich meine, dass es jetzt anders aussieht, mag ja sein. Und dass jetzt die Konkurrenz auf Gas wird, mag auch sein in der Krise. Aber das mag den ja auch schon genutzt haben. Also in welcher Form dann auch immer. Ja. Und wem dann auch immer. Aber die zum Teil wird dann da ja auch produziert in solchen Staaten. In Griechenland jetzt vielleicht nicht, aber in Portugal sieht es ja ähnlich aus. Die hatten ja. Die waren ja auch ein Schlusslicht, genau. Aber da haben wir jetzt ein bisschen Lust. Du kannst auch die ganzen anderen PIK-Staaten noch dazu rennen, wie man sie jetzt nennt. Portugal, Irland, Griechenland, Spanien haben, was die Entwicklung der Wirtschaft betrifft, das Wachstum der Wirtschaft betrifft, die ganzen Jahre, in denen sie Mitglieder waren, profitiert, Anführungszeichen, die Staaten. Ein Zusatz muss man vielleicht dazu sagen, weil es ja auch ziemlich liegt, in Deutschland zumindest, das also für eine hilfreiche Perspektive gesehen wird, dass Griechenland den Euro verlässt. Eine wesentliche Berechnung war ja nicht nur der Binnenmarkt, sondern der Einstieg in die Gemeinschaftswährung, also die zu bildende Gemeinschaftswährung Euro. Also sicherlich mit diesen perspektivischen, imperialistischen Anzünden, wie vielleicht Deutschland, dem Weltgeld Dollar Konkurrenz zu machen. Sondern vom Standpunkt, vom Standpunkt einer Standortpolitik, die in dem im gleichen Geld abgerechnet wird. Alle Wirkungen von Währungswechsel für kapitalistische Unternehmen sich darüber erleichtert. Also das gehört zur Berechnung von Griechenland in zweiter Abteilung des Binnenmarkts für den Euro unbedingt dazu, schon auch deswegen, weil es. Also ich bin wieder überrascht, wie von der Bild-Zeitung des Professor Stavlatschi alle das Rauswerfen von Griechenland aus dem Euro als ein nationales Mittel für Griechenland erklären. So als hätte quasi eine neue Konstitution einer Währung nach so einem Bankrott in einer solchen Konferenz gerade, als wäre das irgendein Mittel für dieses Land. Hatte ich auch schon am Anfang erwähnt, dass für Griechenland, für Länder wie Griechenland mit einer wackeligen Währung, also vor, in der Vormitgliedszeit und Vor-Euro-Zeit, die sind damit, dass sie Teil des Euros sind, also dass der Euro ihre Währung wird, entfällt ein ganz wichtiger Risikofaktor bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit, nämlich das Wechselkursrisiko. Und zwar Wechselkurs, das klingt immer nach oben und unten, eigentlich Abwertungsrisiko, relatives Abwertungsrisiko. Das sind Dauerabwerter gewesen. Insofern hat selbst aus rein ökonomischen Gründen, also wie du richtig sagst, Griechenland und Malta und solche Staaten, die haben nicht den Standpunkt, den Weltmarkt zu übernehmen über Weltgeld, sondern die haben erstmal den Standpunkt, wenn sie Kredit aufnehmen wollen, dann steigt ihre Kreditwürdigkeit durch den Beitritt zur Europäischen Union und erst recht zum Euro. Deswegen wollen sie auch alle Teilhaber sein. Selbst die osteuropäischen Staaten, die weit zurück sind, gemessen an den Kriterien, wollen unbedingt rein. Das war vor allem bei den osteuropäischen Staaten der Ausgangspunkt. Man hat kein Kapital, buchstäblich gar nichts. Man kann es mit nationalen Mitteln auch nicht herbeizaubern. Also war der Beitritt in die Europäische Union und vor allem für Länder wie Griechenland der Anschluss an den EU-Raum die Chance für die Politik, endlich Kapital heranziehen zu können, was den so arg vermissten nationalwirtschaftlichen Aufschwung irgendwie befördern könnte. Und Griechenland hat deshalb ganz bewusst aufgesetzt, endlich EU-Mittel kriegen zu können und damit die ja allenthalben festgestellten Defizite in der wirtschaftlichen Entwicklung, in der Infrastruktur und sowas finanzieren zu können, die sie aus eigener Kraft und eigenem Geld als relativ schwacher Staat ja nie und nimmer hingekriegt haben. Das hatten sie ja jahrzehntelang versucht. Und standen da als ein im Vergleich zu den großen Staaten der EU eben von einer Konkurrenz abgeschnittener Staat. Es war sozusagen der Beitritt aus Schwäche heraus. Die Hoffnung, durch den Beitritt diese eklatante Schwäche der eigenen Staatlichkeit, der eigenen wirtschaftlichen Situation, der eigenen Währung sozusagen überspielen zu können und da rauszukommen. Dieses zynische Versprechen der EU, insbesondere an die osteuropäischen Anschlussstaaten, wir finanzieren euch die Aufholjagd. Wobei du natürlich bei der Aufholjagd dann schon noch dazu sagen musst, das war die Ideologie. Denn die Kredite und die Bedingungen, die ihnen gegeben worden sind, die von ihrem Standpunkt aus als nützlich erschienen sind, als besser, als draußen zu bleiben, waren nie verknüpft mit der Zusage, ihr konvergiert. Also Konvergenz war Ideologie, war ideologischer Titel für die Konvergenzfonds, weil ja die Konkurrenz gar nicht aufgehört hat, die Differenzen ja wieder bestärkt. So, was fehlt uns noch zur Erklärung? Vielleicht erstmal wieder überlegen, welche Fragen zu dem bisher Gesagten offen geblieben sind. Ja, natürlich. Warum sie jetzt Bailout-Verbot ausgemacht haben? Also sie haben den gemeinsamen Staat nicht gegründet für die gemeinsame Währung, sondern gemeinsame Verschuldungsregeln. Und da sitzen sie zusammen und sagen, wir lernen jetzt eine Wachstumsgemeinschaft in Maastricht. Da fällt ihnen ein Paragraph ein. No bailout. Kein Auskauf. Wenn der Paragraph, auf den sich jetzt die Merkel beruft, wir haben doch ausgemacht, dass damals in Maastricht sofort im Vertrag ausgehandelt worden ist bei der Idee einer gemeinsamen Währung. Das setzt voraus, dass alle gewusst haben, die Konkurrenz, die wir da jetzt innerhalb des gemeinsamen Euro unter ihm, mit ihm anstellen, führt zu Verlierern. Und für den Fall, dass jemand dann Verlierer ist, also bis hin zur Zahlungsunfähigkeit, für den Fall machen wir aus, dem wird nicht geholfen. Warum? Weil sonst könnte ja ein Verlierer durch exzessives Schulden machen, seinen Verliererstatus umdrehen wollen. Und das können auch die Sieger der Konkurrenz nicht und immer zulassen. Das können wir schon sagen, das haben wir ja schon mit den 3%, glaube ich, 3%-Klausel. Durch die 3%-Klausel ist ja schon ein gewisser Schutz, dass sie es nicht überziehen. Schutz, Grenze. Aber schau was dran, was du sagst. Man kann es mal an einem nicht ganz treffenden Bild, jedenfalls nicht in allen Teilen treffenden Bild sagen, es wäre ein komisches Poker. Man setzt sich zusammen auf der Runde und macht durch. Und zum Schluss, wenn in der Früh dann einer sagen muss, jetzt verpfände ich mal ein Auto, sagt man, lass es sein, du kriegst von mir die Hälfte des Gewinns. Wiedersehen. Entweder man konkurriert und da wird eben alles dran gesetzt, um zu gewinnen, oder den Verlust ungeschehen zu machen, indem man dann auch irgendwas nachbuddert, oder man lässt es gleich. Jetzt sind wir aber so weit Poker, damit man sich mal das klar macht, das wäre ja wie, wenn man erst konkurriert, und zwar auf Teufel komm raus und ladenlos die Leute entsprechend hernimmt. Und zum Schluss, wenn es für einen schief ausgeht, schenkt man ihm. Das, was man halt Überschuss hat. Wenn wir es ja gleich anders machen können. So, das ist jetzt aber das Bild plus halb. Soweit soll es vielleicht erstmal klar sein. Na, was ist der Grund, der nähere Grund dafür? Bei Staaten, das ist ja eine Pokerrunde. Da soll es ja sogar manchmal welche geben, die dann Familienspiele machen, wo sie erst alles aufschreiben, aber nie ausbezahlen. Und dann gibt es halt eine ewige Bestenliste. Sowas kann man ja auch machen unter Privatleuten. Staaten machen sowas nicht. Bei Staaten wird konkurriert um den wirklichen Erfolg. Und zu dem gehört, dass jeder Staat bei der Bestimmung dessen, was er an Mitteln hat und an Mitteln einsetzt, höchst souverän bestimmt. Man kann es mal so über sich überlegen. Wenn man einen Staat, wie jetzt Griechenland zum Beispiel, auskauft aus der Krise, dann heißt es sofort, ja, dann müsst ihr aber sparen, dann müsst ihr die Renten senken, dann müsst ihr und so weiter und so fort. Es kommen lauter Konditionen, lauter Bedingungen. Man kennt es auch bislang in Europa, war es unbekannt, jedenfalls unbekannt geworden. In Afrika und in anderen Ländern der dritten Welt weiß man, wenn die von der Weltbank einen Kredit brauchen, nachdem sie vor dem Bankrott stehen oder bei den hochverschuldeten armen Ländern, dann gibt es, das nennt sich Konditionalität. Da gibt es bloß einen Verlängerungskredit, eine Umschuldung, wenn der Staat alles blank zieht. Wie schaut es aus mit deinem Geld? Wofür gibst du das aus? Und dann werden sie sehr kleinlich und sagen, was ihr. Bei euch gibt es die Schule kostenlos, könnt ihr euch nicht mehr leisten, könnt ihr Schulgeld. Was es gibt einen Brotzuschuss für die Hauptstadtbevölkerung, damit sie sich nicht randaliert, wird künftig gestrichen. Die Polizei verstärkt, dass die Randale so bekämpft wird. Da gibt es knallharte Auflagen. Das heißt, Bailout heißt von der Seite her Verlust großer Teile der Souveränität. Der Staat gibt mit dem Bailout zu oder eröffnet die Lage so, dass er sagt, für den Fall des Falles kauft er mich auf und weil es aber Staaten sind, wollen die Bedingungen setzen, das heißt, ich schluck dann Bedingungen. Es war keineswegs so, dass etwa Deutschland gesagt hat, so, wir machen unser D-Mark zum Euro, die Gnade erweisen wir euch, aber eine gibt es nicht, wir verweigern euch jede Hilfe, falls ihr verliert. Das war nicht bloß Deutschland, ein deutsches Diktat gegen die anderen. Das war auch das, was die anderen ausgebeten haben. Keinesfalls wollen sie eine Regel haben, wo dann der Kommissar aus Deutschland oder aus Brüssel ankommt und sagt, jetzt habt ihr so zu wirtschaften. Das ist eine Konsequenz dieses Widerspruchs. Souveräne Staaten mit einer Währung konkurrieren um Wachstum. Da passt das Bailout nicht dazu, weil das Bailout ein Stück Annullierung der Konkurrenz wäre. Der Souveränität werden. Ein Stück Herabsetzung der souveränen Staaten zu Teilen eines Bundesstaats. Noch nicht formell, aber für den Fall, dass es darauf ankommt, ihn zu retten, muss er Souveränitätsrechte dafür aufgeben. Muss er zumindest temporär, vielleicht auf Dauer, sich dem Regime anderer unterstellen. Das Griechenland der Punkt, was es eigentlich für Griechenland bedeutet, das Programm. Die kommen doch nie raus aus der Lage. Vor allem durch die Maßnahmen, die ihnen jetzt auferlegt werden. Da werden wir noch drüber reden müssen. Also das Bailout hat schon seinen Grund auf beiden Seiten, sowohl auf Seiten der der Sieger, die einfach ihren Gewinn verteilen wollen in die Staaten, die dann über ihre Verhältnisse gelebt haben. Und umgekehrt, die anderen Staaten wollen nicht unterschrieben haben in Maastricht, dass sie künftig einem Kommissar aus der Zentrale oder den Siegerstaaten unterstehen. Ja, und der dritte Note ist im Prinzip mit diesem Widerspruch als einen haltbaren für das ganze Finanzkapital darzulegen, in dem noch beiden Seiten sind, alle das nicht wollen, dass der Fall eintritt. Also quasi ohne so Druckausübungen wie vom IWF her, also von beiden Seiten her, die Staaten das Interesse haben, den Fall nicht eintreten zu lassen. Mhm. Das war zum Standpunkt dessen, der Euro wird auf beiden Widerspruch, dass die zwei Staaten gegeneinander konkurrieren, eine haltbare und stabile Konstruktion. Ja. Also die haben gewissermaßen den Standpunkt eingenommen, wenn man diese Regeln, Maastricht-Kriterien plus No-Bailout einführt, dann ist es der Wachstums, die Stabilitätsgarantie. Dann garantiert das, was wir wollen, nämlich eine Konkurrenz im gemeinsamen Währungsgebiet auf Kosten des Restes der Welt, nicht auf Kosten gegeneinander. Aber das habt ihr ja zu Recht als Lebenslüge der Währungsunion. Und in diesem Artikel wird es an mehreren Stellen in ähnlicher Art und Weise. Du hast vorhin diesen zentralen Satz zitiert, in deiner ersten These, der unauflösliche Widerspruch der Währungsunion. An der Stelle der unheilbare Widerspruch, das Absurde der Situation. Also offensichtlich wollen alle daran festhalten, dass es gehen müsste, obwohl offensichtlich, und hier geht es wieder, und ganz krass klar wird, dass es so, wie es behauptet worden ist, von allen, dass es gehen müsste, nicht geht. Ja, man braucht eine Krise diesen Typs, um also dieses Ausmaßes und dieser Wucht, um die quasi so an diese Grundkonstruktion wird. Also an diese Grundkonstruktion, dass die Frage des Austritts aufwerfen, sondern eben Merkel und Co. Also die Union quasi ja jetzt selber dran, was quasi unsere Schriften wie theoretisch klingt, es wäre ein Widerspruch. Und quasi vom Standpunkt ist es ein Projekt, was sie wollen, bei gleichzeitig Konstruktion der Konkurrenz aufrechtzuerhalten. Das geht um die Lebensmittel, dass es geht. Und das ist quasi eine andere Erläuterung von der Überschrift. Und die Offenbarungsart, die sich jetzt glatt abnehmen kann, dass das so gar nicht geht. Deswegen ist es ja tatsächlich mit das an die Grundfesten, was wir jetzt momentan praktizieren. Also an die Grundfesten dieser Konstruktion. Ja. Aber es gibt doch immer noch einen Trick, und von dem war ja die Rede, nämlich eine zwischenstaatliche Lösung. Keine Lösung im Rahmen der EU, aber da werden alle Staaten weiterhin eine unabhängige Wirtschaftspolitik betreiben, können sie auch vereinbaren, eine Hilfe für Griechenland. Das würde der Maastricht-Vertrag nicht ausschließen, ohne dass sich alle daran beteiligen müssen. Ich wundere mich, dass eine zwischenstaatliche Lösung hier. Der Gedanke, die Frage so aufzuziehen, da fehlt was bei Ihren Gedanken. Sie sagen, wenn man den Maastricht-Vertrag jetzt für bare Münze nimmt, wie er da steht, und wenn man in solche Schwierigkeiten kommt, gäbe es dann eine Maastricht-vertragskonforme Lösung? Da vergessen Sie, oder die Frage vergisst Folgendes, das sind Staaten, die sich zusammengeschlossen haben, die mit dem Projekt Europäische Union unterschiedliche Zwecke haben. Es gibt doch Staaten in der Europäischen Union, die haben vor, eine Konkurrenz zu machen, erstens mal den Weltmarkt zu beherrschen. Darüber hinaus sogar in Richtung politischer Konkurrenz gegen solche Staaten wie USA anzutreten, Gleichgewichtigkeit. Das sind Staaten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, auf jeder auf seine Weise, teilweise in Konkurrenz zu den USA, teilweise in Zusammenarbeit mit den USA. Und da ist die Europäische Union, diese Erweiterung um die ganzen restlichen Staaten, ein Moment, ein Mittel, ihre Macht zu erweitern. Andere Staaten, vermutlich die kleineren Staaten, die mittleren Staaten, die haben den Standpunkt vielleicht so gar nicht. Vielleicht würden die noch am ehesten diese abstrakte Frage von Ihnen wälzen, lässt sich eine Maastricht-vertragskonforme Lösung finden, die die Tendenzen von Deutschland und Frankreich, also die Merkel mit ihrer harten Politik, dass sie die Machtverhältnisse in der Europäischen Union aufgrund dieser Krise neu sortieren will, lässt sich das vermeiden durch eine Maastricht-konforme Regelung? So muss man es eigentlich dann analysieren. Nicht sagen, naja, der Vertrag, der gilt doch, den haben sie ausgemacht. Das verkennt, dass Staaten solche Konkurrenzaffären oder solche Konkurrenzzustände, wo Verlierer und Sieger, relative Sieger feststehen, versuchen umzumünzen in politische Neuordnung. Wenn die Merkel immer sagt, also zum Beispiel in der FAZ steht drin heute, die Merkel wird kritisiert dafür, dass sie ein längst, auch jetzt NZZ ähnlich, längst steht fest, dass irgendwie ein Kredit, ein Maastricht-ferner oder ein Maastricht-fremder Kreditart gefunden wird, um Griechenland aus der Krise auszukaufen. Das steht fest. Was macht die Merkel? Sie tut, wie wenn es noch nicht feststünde. Sie sagt, da müssen noch Bedingungen, die sind noch alle offen und so weiter. Sie hält die Sache offen. Da kriegt sie jetzt von der FAZ-Wirtschaftsreaktion den Vorwurf, dadurch treibst du doch Griechenland erst recht in die Krise. Die Märkte spekulieren jetzt nicht mehr auf Rettung von Griechenland, sondern auf Pleite von Griechenland. Ist das nicht leichtsinnig? Unnötig teuer. Vielleicht sogar unnötig teuer, das wäre dann wieder die ökonomische Seite. Oder die andere Seite, ist es nicht leichtsinnig, sowas zu machen? Das wäre die politische. Spielst du nicht das europäische Einvernehmen, was es gibt, setzt du nicht aufs Spiel? Riskierst du nicht das, was an Gemeinschaftlichkeit erreicht worden ist in Europa, an Zusammenarbeit, an Kündigung alter Feindschaften, an Einrichtung neuer Zusammenarbeiten? Setzt es nicht leichtfertig aufs Spiel, ist die politische Kritik. Und die ökonomische, also wirtschaftsteilige Kritik heißt, treibst du den Preis nicht hoch, den du sowieso bezahlen musst? Ja, das setzt eben voraus oder vergisst eben die Frage zu stellen, was haben die eigentlich im Kopf, was haben die für einen Zweck, solche Staaten wie Deutschland dann repräsentiert durch die Kanzlerin? An was für ein Projekt arbeitet denn die, wenn sie mitten in der Krise Griechenland vielleicht ein Stück weit scheinbar hängen lässt, den Preis hochtreibt, aber sich auch mal einen anderen Preis oder einen anderen Lohn vorstellt, nämlich ein Stück Änderung der Machtverhältnisse, ein Stück Änderung dessen, worauf sie sich in den Verträgen eingelassen haben, dass im Prinzip jeder europäische Beitrittsstaat oder Staat das Gleiche ist. Ein Stück Hierarchie durchsetzen. Und zwar die Hierarchie, die es im Prinzip ökonomisch längst gibt, aber politisch nicht, vertragsmäßig nicht. Also ein Stück politische Überlegenheit umsetzen in neue Machtverhältnisse in Europa. Das ist die Frage, die man sich einstellen sollte. Was haben die vor? Und nicht sich gewissermaßen... sehr politisch gedacht. Und mein Hinweis bedeutet auch nicht, dass ich das für politische Ordnung hier danke. Dieser Trick war schon im Gespräch. Und wenn von Ultima Ratio geredet ist, dann ist das eine Maßnahme außerhalb des Vertrags. Ja. Eine Maßnahme außerhalb des Vertrags macht Deutschland aber nur, machen diejenigen, die dann zahlen dafür, nur für neue Bedingungen. So, und dann darf man eben nicht einfach sagen, also jetzt einfach auch ein Stück Zeitungslesehilfe, wenn sowas drinsteht, die diskutieren so, wie wenn sie ein technisches Problem zu regeln hätten da im Wirtschaftsteil. Dabei wird da hinter beinhart imperialistischer Machtbürger, mal andersrum ausgedrückt, beinhart ein imperialistischer Neuordnungsversuch angestellt, die Verhältnisse in Europa zu seinen Gunsten, zu Deutschlands Gunsten zu ändern. Ob das aufgeht, das hängt dann auch wieder davon ab, wie weit Frankreich mitzieht und Großbritannien, die sind ja auch, haben ja auch was zu sagen in dem ganzen Laden. Aber da merkt man, da werden Konkurrenzen angefacht oder aufgenommen, die gehen nicht bloß über die Frage, wie teuer ist was, Sie gehen drüber. Ja, werden die Teile dieses Eurolands nicht ein Stück abgestuft in Richtung Bundesland, ein Stück in Richtung Provinz, ein Stück in Richtung Aufsichtsgebiet? In gewisser Hinsicht ist dieses Merkel-Projekt ja die Fortsetzung des SPD-Spruchs zur Finanzkrise, wo Steinbrück gesagt hat, ha, die Amis werden schon sehen, was sie davon haben, von dieser scheiß Finanzkrise. Wir werden die Sieger sein und die werden abschiffen. Also die Hoffnung, dass man über die Krisenbewältigung Marke Deutschland eine relative Verschiebung hinkriegt, wo die USA zurückgedrängt werden können und die EU und damit implizit oder ganz ausgesprochen die BRD weiter nach oben kommt. Und genau dieses Projekt hat Merkel ganz offensichtlich und von allen anderen ja auch erbittert kritisiert in der Bewältigung der aktuellen EU-Krise. Zum Anschluss vielleicht ist es die Analogie, jedenfalls die speziellere Unverschämtheit oder ich weiß nicht, wie man es moralisch ausdrücken will, mache ich jetzt mal Unverschämtheit. Besteht eher darin, dass ich aus der Krisenbewältigung, was ja tatsächlich die erste Seite der Stabilität des Euros war, und Klagen an die Spekulanten und so weiter, die Deutschen aber aus dem Wegen nie des Rettungspakets verhandelt, den Schluss gezogen haben, dass sie darüber eine Gläubigerrolle gewinnen, die sie auch glaubt, politisch zur Änderung der Energieverhältnisse umsetzen wollen. Also Gläubigerrolle, Kredite sind ja bezogen auf diesen Kapitalschutz von der Europäischen Zentralbank, der ist Deutschland mit Abstand der größte Schuldner, und sind sich darüber richtig berechtigt, nimmt sich das übersetzt, das Interesse in dieses Recht des Gläubigers entsprechend auch die Vorgaben zu machen. Das ist ja jetzt schon praktische Politik. Ne? Also die Vorgaben zu machen, die mit der Modus Griechenland auszuhandeln. Es gab vollständig andere Ideen, wie zum Beispiel, man gibt über die EZB Anleihen raus, in denen die Herkunftsstaaten gar nicht mehr vorkommen, um den Spekulanten die Zähne zu ziehen und so weiter. Auch die Idee des Europäischen Währungsfonds, der da mal aufgekommen ist, heißt ja nicht einfach, man macht mal Kasse auf und da kriegt mal dann immer der ein Loch hat, kriegt dann was Zufluss. Sondern das ist nach der Idee des IWF, gedacht. Beim IWF gibt es, habe ich vorhin schon erwähnt, Afrika und so weiter, da gibt es bloß Kredite für den Fall der Zahlungsunfähigkeit mit Bedingungen, mit Regime, mit Aufsicht. Also da hat man ein Stück Souveränität abzuliefern bei dem EWR. Da gibt es dann das, was es in europäischen, in dem Euro noch nicht gibt, nämlich ein Stück europäische Wirtschaftsregierung. Zwar dann bloß für Notfall gestrickt, aber vom Notfall her ein Regime für Normalfall. Und wie beim EWF haben natürlich die Staaten das meiste sagen, die aber meistens Geld auf den Tisch legen. Gut, das ist aber eigentlich gar nicht das Wichtige dabei, dass die das meiste zu sagen haben. Das haben sie schon allein dadurch, dass sie dann auch den Kredit hergeben müssen. Da wird eben die ökonomische Übermacht oder Vormacht auch vertragsgemäß entsprechend umgesetzt in politische Macht. So passt es dann. Ich wollte noch was sagen, EWR und dein Stabbadi, den du vorhin erwähnt hast, dieser Professor, der in Tübingen Ökonomie gelehrt hat und der jetzt in letzter Zeit im Fernsehen immer wieder aufgetreten ist, der hat gegen die Einführung des Euro geklagt mit einer ganzen Reihe von anderen Professoren und gesagt, damit verliert Deutschland seine Souveränität und alles Mögliche. Man sagt, jetzt muss man, die Brit hat es vorhin kurz erwähnt, jetzt muss man Griechenland eine neue Chance geben. Der sagt nicht bloß, wir müssen das loswerden, die Griechen dürfen nicht sein, dass der deutsche Steuerzahler für die Sünden Griechenlands büßt, was er Verstoß gegen gegen die Souveränität Deutschlands wäre. Es wäre auch eine neue Chance für Griechenland. Die Briten hat, glaube ich, vorhin kurz so gesagt, was heißt das eigentlich, wenn ein Staat aus der Europäischen Union austritt oder rausgeschmissen wird, wegen Zahlungsunfähigkeit? Wo ist denn eigentlich der Neuanfang? Dann, wenn sie am ehesten dann gerettet würden, wenn sie ein Geld kriegen würden, was ihnen nichts kostet oder jedenfalls weniger kostet als am Markt, werden sie der bloßen Konkurrenz ums Geld auf dem Markt überantwortet. dass soll Griechenland nicht mehr als Teil des Eurogebiets, als Teil der Europäischen Union, um Kredite ersuchen. Was immer heißt, dass die Krediteure sagen, naja, im Fall des Falles werden die schon irgendwie was abdeichseln. Gut, das kostet vielleicht, das sind einfach günstige Kredite. Genau dann, wo jetzt das die Lage ist, Griechenland ist zahlungsunfähig, zu sagen, Griechenland soll doch einen Neuanfang machen, man soll mal die Last loswerden, in der Europäischen Union, im Euroland konkurrieren zu müssen, ohne die Bedingungen, über die Bedingungen darüber zu verfügen. Ja, dann wohl, wenn sie rausgerissen werden, haben sie die Bedingungen plötzlich. Im Gegenteil haben sie erstmal höhere Kreditzinsen zu bezahlen. Wenn sie überhaupt welche kriegen. Wenn sie noch welche kriegen, haben auf jeden Fall ein ganz saftig schlechtes Rating und stehen überhaupt erst so richtig vor dem Staatsbankrott, weil sie da nämlich sich auszuliefern haben, keineswegs mehr einer Europäischen Kommission, bei der sie immerhin stimmberechtigtes Mitglied sind oder Teilgebiet, sondern bleibt bloß der Gang nach Washington zum IWRF und dort zu ersuchen nach Konditionen, unter denen sie noch Geld kriegen. Ich würde mich nur sagen, auch die extreme Überheblichkeit eben von deutscher Seite aus, der deutschen Politik. Ich glaube, Griechenland ist bestimmt ein starker Handelspartner von Deutschland. Und da fällt mir dann eine Sache ein, das wurde mal kurz vor Wochen eben erwähnt, dass Griechenland so extrem verschuldet ist wegen Waffenkäufen. Ne? Die haben den griechisch-türkischen Konflikt wegen Zypern und das weiß ich was sonst noch und haben extrem Waffen gekauft. Da vermute ich auch mal, dass sie bei den größten Produzenten hier in Europa eben auch viele Waffen gekauft haben. In dem Moment sehe ich sie dann nicht als zahlungsunfähig, zumindest die ganzen Sachwerte sind da. Und da fehlt mir etwas, das von der linken Seite noch nie darüber überlegt wurde, dass solch eben, was weiß ich zumindest, was weiß ich, zurückzugeben oder was. Ne? Also wofür soll ja, wird ja ein Konflikt da, stehen die da alle anscheinend bei den Waffenbereich, ja, die Türkei und Zypern und Griechenland. Ne? Es gibt eine NATO, also es kann auch da kein Konflikt kommen, dass die beiden sich da so hoch mit Waffen hochputschen müssen. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich vermute, dass das stimmt, dass die deshalb so hoch verschuldet ist, Griechenland, wegen diesem Waffenkauf. Weißt du jemand was drüber? Mit Verhältnissen? Kein Experte, aber mit Sicherheit ist die Finanzierung eines irren Kriegsapparats in Griechenland als Speerspitze gegen die Türkei auch ein europäisches Projekt gewesen gegen die amerikanische Türkei, die für die USA die Speerspitze in der Gegend sein sollte. Die Türkei war und ist immer der im Zweifel nicht ganz so sichere Kantonist in der antisowjetischen Kriegsfront gewesen, mit dem Wegfall des Warschauer Pakts sowieso nicht mehr ganz so nötig. Aber dass sich die starken europäischen Staaten so viele Kredite für so viele Aufrüstungen in Griechenland haben aus der Rippe schneiden lassen, hat offensichtlich ein ganz starkes politisches Projekt im Hintergrund, nämlich im östlichen Mittelmeerraum massiv unsere Leute stehen zu haben. Ja, da kommen wir jetzt halt in ein ganz anderes Thema rein, und zwar auch mit fragwürdigen Thesen, die du überstellst, nämlich amerikanische Türkei, deutsches Griechenland. Ja, da, meine Kenntnisse von diesen beiden Staaten schauen ein wenig anders aus. Ich habe den Eindruck, in letzter Zeit ist die Türkei ziemlich anti-amerikanisch geworden und möchte ganz gerne nach Europa rein. Und Deutschland sagt, ihr dürft nicht rein, obwohl sie eigentlich de facto natürlich an Deutschland angeleint werden sollen. Ja, lassen wir mal das Thema draußen. Die These war ja nur von ihm, hat die Verschuldung Griechenlands nicht was damit zu tun, dass Griechenland irre Mengen Waffen gekauft hat und die jetzt auch noch am Minuskonto stehen. Naja, gut, der Tropfen auf dem heißen Stein oder wieder ins volle Fass, vielleicht ist es das auch noch dazu. Bloß das ist nicht der Witz dabei. Diese Waffenkäufe gibt es, das ist nicht zu bestreiten. Da würde ich aber etwas anderes draus schließen. Griechenland hat nämlich eine Sonderbedingung zu bieten für die Europäische Union, weswegen man scharf war auf Griechenland. Wann wollen Sie diese Erfinder der Demokratie nun eigentlich in der Europäischen Union haben? Weit entfernt, also denk mal an die Zeit, wo Griechenland beigetreten ist, da war noch der ganze Ostblock dazwischen, Jugoslawien war bündnisneutral und alle anderen Nachbarn waren, mit Ausnahme von der Türkei, waren dicker Warschauer Pakt. Da hat die Europäische Union auch ein bisschen dran gedacht, wer in Europa, wer in Europa was zu sagen haben will, der tut gut daran, diese Flanke zu integrieren da unten, diese strategische. Und ein Staat, der so eine strategische Position hat, dem macht man, sieht man auch dann manche sogenannte Trickserei nach. Also dem, da legt man die Staatsziffern, die Kennziffern nicht so ganz auf die Goldwaage, weil man ihn unbedingt dabei haben will. Das erklärt eher die Großzügigkeit bei der Beurteilung der griechischen sogenannten getricksten Zahlen, als belegt sie, na, das hat Griechenland erst richtig reingerissen in die Verschuldung. Natürlich, das kostet auch Geld, die Waffen, will ich nicht bestreiten. Aber was sagst du, mir hat nichts gekostet. Also lass mich aus dem Spiel. Ich glaube dich auch nicht. Sondern es hat schon unser Staat gemacht. Aber bitte sehr, unser Staat, dem wir unterworfen sind, der war der Meinung, dieses Ding, dieses Griechenland zieht man sich hoch und am besten gleich noch den Feind von Griechenland mit, nämlich die Türkei. Deutschland kritisiert beide Staaten dick mit Waffen. Auch die Türkei kauft sich ihre Panzer bei uns. Und soweit sie Schiffe brauchen, werden die wahrscheinlich beide in Kiel aufgelegt, bei Hoher Deutsche Werft AG. Also es ist ja, wie er gesagt hat, da will ich jetzt nicht weiter einsteigen, das ist ein Sonderfall, dass zwei Erbfeinde gemeinsam in die NATO aufgenommen worden sind, damals nach dem Zweiten Weltkrieg, und jetzt auch noch gemeinsam an die Europäische Union angeleint werden sollen, ohne dass die Gegensätze, die sie haben, wirklich verschwinden. Dass so ein Gegensatz wie Nordzypern, Südzypern einfach irgendwie abgelegt wird ins Fach Wiedervorlage in 3 Jahren, alle 3 Jahre, dann merkt man, das will man nicht hochkochen, diese Gegensätze da unten. Die hat man offenbar gut unter Kontrolle. Bloß ein Schaden ist jetzt eingetreten, Griechenland ist bankrott. Also will man damit umgehen? Das hat eine ökonomische Seite, die haben wir jetzt lange genug besprochen. Das hat eine politische Seite, ist auch eine Chance für einen neuen Fortschritt in Richtung Europa. Oder, wenn die anderen mitmachen, eine Bruchlinie. Ist doch gar nicht ausgemacht, dass Großbritannien und Frankreich automatisch der Meinung sind, das ist diese Krise, wie immer Europa entwickelt, hat sich immer in Krisen entwickelt. Immer welche etwas ausgemacht, hat sich dann gezeigt, hält nicht so ganz. Es gibt eine Krise, die muss man bereinigen, und dann gibt es neue Regeln, einen neuen Vertrag, Lissabon und vorher Nord oder was nicht, wo sie gemacht haben, Nizza. Immer wieder neue Verträge nach irgendwelchen Städten benannt, haben irgendwelche Krisen dann bereinigt. Jetzt wäre halt eine neue Krise da und jetzt muss man einen neuen Vertrag machen, oder es zeigt sich, es gibt Gegensätze. Das wird sich jetzt, das müssen Sie erst ausmachen, ob das, was jetzt an Gegensätzen aufkommt, produktiv wird für neue Fortschritte zur Vereinigung, weiteren Vereinigung dieses Ladens, oder zu einer Bremse führt. Deswegen will ich das auch offen lassen, weil ich bin kein Prophet, sondern ich bin dazu da, das zu erklären, was da ist, und aufmerksam zu machen auf die Widersprüche, auf die Gegensätze, die da drin stecken. Was anders ist aber heute noch ausgemacht, nämlich man muss jetzt noch die Maßnahmen, die Griechenland aufgeherrscht werden, kurz charakterisieren. Ja? Ich habe doch mal eine Verständnisfrage. Was heißt es denn, wenn Banken spekulieren auf den Staatsbankrott Griechenland oder auf die Rettung durch die Europäische Gemeinschaft? Was tun sie denn im einen Fall, was tun sie im anderen Fall? Wer? Die Banken. Die Banken. Alle zum Beispiel Kreditausfallversicherungen verkaufen oder sich besorgen. Also die einen spekulieren darauf, Griechenland schafft es nicht, die jetzt fertigen 10 Milliarden zu bezahlen. Deshalb muss ich mich eindecken mit jemandem, der mir dann die 10 Milliarden bezahlt. Die kaufen sich so Ausfallpapieren. Und die anderen, die hoffen, der zahlt mir jetzt eine heftige Prämie, aber der ist ja wirklich blöd, dieser Schisshase. Die EU wird Griechenland schon raushauen. Und dann habe ich die Prämie einkassiert und muss gar nicht zahlen, weil Griechenland oder Deutschland zahlt. Ja, wer da damit recht hat mit diesen Einschätzungen, ist völlig wurscht. Es gibt die darauf spekulieren, es geht schief und hoffen damit Geld zu verdienen, weil sie eine Gegenposition finden, die dagegen halten und sagen, ach, das wird schon gut gehen und ich werde verdienen. Gut, das ist die eine Seite, das ist die technische Seite. Ich denke aber noch an eine andere Frage dabei, nämlich die 200 oder 350 Milliarden, die Griechenland schuldig bleibt. Gesamtvolumen aufnehmen. Genau, Gesamtvolumen. Ja. Kredite, Gesamtvolumen an Krediten, 350 Milliarden Euro. Hat Griechenland, ist Griechenland schuldig. Wenn es zahlungsunfähig ist, bedeutet das, dass die Halter dieser Schulden, die es bisher als Kapital verbuchen, was annullieren müssen. Das sind auch wieder die Banken. Also die gleichen Banken, die Banken haben also neben seiner Kalkulation, was bedeutet Bankrott, was bedeutet Rettung. Bankrott heißt, neue Bewertung der griechischen Kreditwürdigkeit oder Kreditunwürdigkeit, lassen wir uns bezahlen. Oder Rettung heißt, es wird nicht ganz so schlimm für Griechenland, weil ja Deutschland dafür einspringt. Aber die Zahlungsunfähigkeit bedeutet für die Banken auch Abschreibungsbedarf. Und das kurz nach der großen Finanzkrise. Schon wieder 200 bis 300 oder 400 Milliarden Euro erweist sich als Gegenteil von Kapital, nämlich als schwarzes Loch. Und dann noch was, noch ein Gedanken, den Sie ja dauernd besprechen, ich will jetzt gar nicht umgehen, sondern es steht in den Zeitungen. Und heißt es nicht vielleicht, wenn Griechenland fallen gelassen wird, was heißt denn das für die portugiesische Überschuldung? Stellt sich da nicht vielleicht auch die irische Schuldverschuldung als Überschuldung raus? Oder vielleicht sogar Spanien auch noch dazu, ganz zu schweigen von Italien? Insofern gehört zur Beurteilung der griechischen Affäre jetzt nicht die Prognose, wird das stattfinden oder wird kommen oder nicht kommen, sondern wenn das Risiko damit läuft, dass der Bankrott Griechenlands vielleicht die erste Stufe zum Bankrott der ganzen europäischen Südschiene wird, plus West oben, Griechenland. Dann erweist sich Griechenland vielleicht als sowas wie ein systemisches Risiko. Das Wort haben wir kennengelernt bei der Bankenkrise. Und haben wir da in Kreuzberg in diesem halbdunklen Saal lang ausführlich diskutiert. Systemisch heißt, wenn man die Hypo-Realität, diesen Bankrottverein, bankrott gehen lässt, dann ist das deutsche Bankensystem kaputt und damit das europäische und sogar das Weltsystem. Also muss man Milliarden um Milliarden, zig Milliarden in dieses Ding reinbuttern und es zum Schluss sogar aus dem Markt nehmen und verstaatlichen, damit dieses Systemrisiko, also die Grundlage des ganzen Kapitalismus, nicht kaputt geht. Wenn Sie Griechenland als das beurteilen, dann haben Sie jetzt was zu tun zum Retten. Die Ironie des Schicksals, dass die Real Estate natürlich auch der größte deutsche Gläubiger beim griechischen Staatsanleihen ist. Einerseits. Andererseits, ich will jetzt aber nochmal weitermachen, Hyperrealität kann man retten und dann so übernehmen, da ist es vom Markt, bei Griechenland. Soll man jetzt das dann Bayern eingemeint, die hatten ja schon mal einen König, der von Wittelsbach angestellt wurde, soll man das jetzt so als 8. Regierungsbezirk von Bayern eingemeinten, oder was? Das ist ja souveräner Staat. Es geht nicht so einfach, einen Staat um seine Selbstständigkeit zu bringen. Das will ich jetzt bloß mal offen lassen, weil wir wissen nicht genau, wie sich die entscheiden. Ob dieses Systemrisiko wird, hängt hier, weil es sich um Staaten handelt, im Wesentlichen davon ab, wie die europäischen Staaten, allen voran Deutschland, Frankreich, Großbritannien etc., wie die drüber befinden. Jetzt will ich aber noch mal kurz einsteigen in das Grundprinzip der Rettung der griechischen Zahlungsfähigkeit. Gehen wir nochmal zurück zum Euro. Euro war also diese gemeinsame Währung. Alle haben sie. Es gibt kein gemeinsames Regime, es gibt bloß diese Maastricht-Regime. Dieses Maastricht-Regime hat nicht verhindert, dass Griechenland vor dem Bankrott steht. Jetzt will ich gar nicht groß einsteigen und fragen, warum ist denn das dann gleich ein Risiko für ein Euro? Nehmen wir mal die Märkte als Voraussetzung. Die Märkte sagen, wenn Griechenland saust, wird es auf den Euro durchschlagen, irgendwie. Setzen wir es mal voraus. Die Regierungen haben es ähnlich gesehen, also die europäischen Regierungen. Ich weiß nicht, was sie für Berater haben, was für einen Durchblick sie haben. Ist mir scheißegal. Ich will jetzt erstmal da anfangen. Sie haben beschlossen, bevor jemand auf die Idee kommt, jemand heißt, die Finanzwelt auf die Idee kommt, jetzt machen wir eine Spekulation, nicht gegen Griechenland, sondern gegen den ganzen Euro. Sorgen wir dafür, dass die Finanzwelt ein Datum bekommt von uns versammelten Europäern. Das heißt, ihr täuscht euch, wenn ihr meint, es wäre eine Krise des Euro, das ist eine Krise Griechenlands. Eine rein innergriechische Problematik. Sie tun alles dafür, die Sache zu lokalisieren, zu sagen, der Euro steht zwar bei denen drauf, sogar auf Griechisch, und bei uns. Täuscht euch aber nicht, es ist ein griechischer Euro. Eine griechische Staatsverschuldung, die hat eine Heimat, die heißt Athen. Und nicht Frankfurt, Europäische Zentralbank oder Brüssel. Und diesen Beschluss, das wird lokalisiert nach Griechenland, heißt, also gibt es eine speziell griechische Bekämpfung der griechischen Kalamität. Da passt diese ganze Bild-Zeitungs- und FAZ-Ideologie und Süddeutsche Zeitung und Berliner Zeitung und so weiter. Alle unisono in aller Freiheit haben ungefähr das gleiche, die gleiche Idee. Griechenland hat überzogen, Griechenland hat getrickst, Griechenland hat getäuscht, Griechenland stopft die Rentner, Griechenland ist unsolide. Das heißt, alles sind alles Aussagen, da gibt es immer nicht dazu. Griechenland ist insolide, unsolide, wir aber schon. Griechenland lebt über seine Verhältnisse, wir aber nicht. Also müssen wir an Griechenland ein Exempel statuieren, um den Märkten deutlich zu machen, Griechenland wird wo saniert? In Griechenland. Also soll der Papandreou, der Dritte, in der Reihe von ewigen Papandreous, die dort unten regieren, Es gibt aber noch die andere. Ja, die Karamanlis, die haben sie ja verbockt jetzt, das wissen wir ja. Der Karamanlis, der war auch schon der Dritte in seiner Familie als Ministerpräsident oder der Zweieinhalbte, der hat es jetzt verbockt, jetzt hat gesagt der Papandreou, ich habe sie geerbt und kriegt die Auflage und will es auch machen. Ein Sanierungsprogramm, Griechenland wird saniert. Jetzt steigen wir ein in die griechischen, innergriechischen Diskussionen, das kommt vielleicht noch. Da steigen wir erstmal ein in das Ökonomische davon. Was ist denn der Aberwitz davon? Griechenland hat zu wenig Wirtschaftsvolumen, zu wenig BIP, um gerade zu stehen für seine Schulden. Deswegen ist es ja ins Gerede gekommen und in die Spekulation. Was macht man, wenn zu wenig Wachstum ist für die Schulden? Normalerweise sagt man, da muss man halt mehr wachsen. Was ist aber die Auflage auch für Griechenland? Nicht gesund wachsen, sondern gesund schrumpfen. Die sollen mal sparen. Der griechische Staat soll seine Ausgaben zurückführen. Da denkt man, wenn man dann die FAZ liest, naja, die Beamten sollen Gehaltskürzungen kriegen, die Rentner sollen Rentenkürzungen kriegen, die Subventionen für die Bauern sollen fallen, die Subventionen für die Schiffbauer sollen gestrichen werden, Autobahnprojekte, die vielleicht jetzt gerade nicht nötig sind, werden unterbrochen oder eingestellt und so weiter und so fort. Was bedeutet denn das? In Griechenland ist der Staat, Teil 1, der größte ökonomische Stifter von Zahlungsfähigkeit und von Wachstum. Deswegen gibt es ja so viele Beamte. Deswegen gibt es ja so viel Staatsquote, sagt der Fachmann dazu, in Griechenland. Weil es nicht gewachsen ist, das Private, hat der Staat immer mehr Wachstumsmotoren versucht anzuwerfen, teils in Form von staatlichen Firmen, die hat er aber versucht zu verkaufen, oder hat sie längst verkauft, teils aber vor allem in Form von Verwaltungen, die ganzen Bedingungen, Infrastruktur und so weiter planen. Und, auch das gehört immer noch dazu, Eurogelder gibt es bloß, also europäische Zuschüsse gibt es immer bloß dann, wenn eine Eigenfinanzierung vorliegt. Also auch was dafür tun, dass eine Eigenfinanzierungsquote da ist, damit man die Eurogelder überhaupt kriegt. Jetzt wird der griechische Staat verdammt zum Sparen. Und was soll für ein Wunder passieren durch das Sparen? All die Schuldengebrücke, die 350 Milliarden, die Griechen aufgetürmt haben, soll dadurch keineswegs gestrichen werden. Das wäre ja noch was. So geht normalerweise ein Bankrott. Man streicht was. Man streicht was. Und da schauen die Schuldner, die Gläubiger besser gesagt, ob der Schuldner, wenn es gestrichen ist, wieder neu anfangen kann oder wieder der Rest noch was wert ist. Bei Staat ist das nicht so ganz einfach, bei privat geht es jedenfalls so. Es wird nichts gestrichen, sondern dieser Schrumpfprozess soll das Mittel sein, diese 350 Milliarden Schulden wieder in Wert zu setzen. Was jedenfalls feststeht dabei, unabhängig davon, was aus dem Konzept wird, was feststeht ist, dass eins jedenfalls auf alle Fälle stattfindet. Nämlich, dass das, was in Griechenland an kleinen Verbesserungen der Lebenslagen durchgetöpft ist bis nach unten zum Volk. Über die Staatsstellen, über die Löhne für Bauarbeiter, die Infrastruktur gebaut haben. Das wird gestrichen. Alles steht auf dem Prüfstand. Alles steht nicht bloß auf dem Prüfstand, alles ist beschlossen, hat zu schrumpfen. Das griechische Volk soll, ja was denn eigentlich, den Gürtel noch enger schnallen, als er schon geschnallt ist. Die 400 Euro Durchschnittslohn gekürzt werden und so weiter. Eins ist beschlossen, das griechische Volk hatte für gerade zu stehen. Und das deutsche Volk lässt sich aufwetzen dazu, damit wir nicht für die bluten müssen. Über das Wir haben wir vorhin schon gesprochen, ganz am Anfang und immer wieder. Das Wir ist die Vokabel, ist die Partikel, mit der die Konkurrenz, die Deutschland, die vom deutschen Standort aus betrieben wird, in und mit Europa und in der ganzen Welt, zur gemeinsamen Sache aller gemacht wird, und zwar derer, von denen die unverdächtige Zeugin Lagarde gesagt hat, die waren ganz schön geschlüpft, damit das Wachstum zustande kommt. Diejenigen, die 2010 weniger Löhne haben als im Jahr 1980, werden in Anspruch genommen, auch bei uns, für diese Siege, die Deutschland auf dem Weltmarkt feiert, oder das deutsche Kapital und damit die Kreditwürdigkeit des deutschen Staats. In Griechenland schaut die gleiche Sache so aus, dass dort das Volk in Anspruch genommen wird für dieses Sparprogramm, für das Gesundschlumpfungsprogramm. Und wie sehen die Völker das zueinander? Leider sehr falsch. Da lässt sich sagen, aha, wir Deutschen, wir Griechen, und zwar wir Deutschen, die klar zu stehen haben fürs Wachstum, ihr Griechen, die jetzt klar zu stehen haben fürs Schrumpfen. Wir sitzen doch im selben Boot und nicht etwa die deutsche Kanzlerin, das deutsche Kapital, die deutschen kurzgehaltenen Arbeiter sitzen im einen Boot und im kleinen griechischen Boot sitzen alle vom Niarchos Onassis und über die Familien Karamanlis und Papandreou bis runter zum Kartenbesitzer, der sein Stückchen Strand halbwegs lukrativ für seine Verhältnisse an deutsche Privatleute vermietet. Das ist die Krux dieses gemeinsamen Europas. Dass die Leute unten, die dafür klar zu stehen haben, sich voll einsortieren in die Affären ihrer, in die Affären ihrer Staatsmacher, ihrer Standorte und sich dann verdolmetschen lassen, die Griechen sind schuld. Und dort unten heißt es dann, die Deutschen. Erst schicken sie uns den König. Dann müssen wir ihn stürzen, weil er nicht getaucht hat. Dann kommt ein Krieg, der zweite Weltkrieg. Dann übernehmen sie Griechenland, machen ein paar Massaker, unterdrücken das Volk, schleppen ein paar Reichtümer raus, sind uns heute noch schuldig Kompensationszahlungen für Bestialitäten an Griechen. Dann locken sie uns in die Europäische Union, schwatzen uns ein paar Kredite auf und jetzt sollen wir schon wieder zahlen. Eine antideutsche Stimmungsmache, wo das griechische Volk gegen das deutsche Volk, und zwar deutsch, aufgehetzt wird. Und das ist es, wenn Völker oder wenn die Leute sich als Teil des Volkes fühlen als Teil des Volkes aufführen, als Teil des Volkes denken. Ja, dann haben es die Herren leicht und die regierenden Damen dazu, ihre Affären nach ihren Rechnungen zu machen. Ja, schon. Aber die streiken gegen ihre Regierung, um ihr den Rücken zu stärken. Gegen Deutschland, gegen die Europäische Union, gegen die Bankenwelt. Das ist ein falscher Streik. Es gibt auch Streiks, die gestern im Fernsehen waren oder so, die schon als Protest oder Begrenzung des Programms bestehen. Aber die Streiks, die unterscheiden sich zum Beispiel sehr von denen vor 3 Jahren, dass sie üblicherweise das Moment von Einsicht der staatlichen Notlage mit Streiks und dergleichen auch anzieht, also richtig punktuell an Farben und so, das ist nicht mal Kurzsetzung der Forderung gedacht. Denn soweit sie den anderen Streiks ja schon noch gibt, aber sie schon von einer gewissen Einsicht in die Notwendigkeit zeugen. Das, was der Theo gerade gesagt hat, oder also diese anderen Tipps von Wechsel, führt offenbar zu dem Programm dazu, dass sie sich auf ihren Standpunkt gar abkaufen lassen, zu sagen, wir sind unsere Interessen durch und die Staatsgrundlage, das ist unser Leitfaden. Ja, das war, glaube ich, nicht verständlich. Sag es nochmal, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also auch. Also ich wollte einerseits sagen, es ist richtig, dass es noch die Streiks gibt. Mhm. Also wie gestern der gegen die Zulassung von diesen Containerschiffen, die offenbar ganze Abteilungen von Hafenarbeiter und Umschlagstätigkeiten, die bisher die Mittel der Leute dort waren, in Frage stellen. Und jedenfalls der Typ von den Streiks, auch von den Rentnern, die haben ja eh keine Mittel, sich bestimmte Sachen nicht bieten zu lassen, hat sich geändert im Verhältnis zu vor 3 oder 5 Jahren, in denen man merkt denen den Übergang zum symbolischen Charakter an, also eine Einsicht in die Notlage des Staates. Das war Punkt 1. Punkt 2 war, und sich quasi in dieses Boot der Notlage Einigkeit mit dem Staat zu setzen. Dafür braucht man wie immer verkehrte Gedanken. Und das ist war die Verbindung zu dem Argument von Theo, nämlich dann steigt man auch in die antideutsche Netze ein, weil in dem Verfahren auch die eigene Herrschaft quasi als Opfer der Verhältnisse mit dasteht, mit der man sich zusammenschließt. Ich will auch nicht behaupten, dass es jeder Einzelne, ich habe da keine Ahnung drüber. Ich weiß bloß, was die Presse da nie macht, so weiter, die Zeitungen, die man dann zitiert bekommt, die machen den Ton auf. Da kannst du den Ton in die Bild-Zeitung und die FAZ als Boulevard und als intellektuelle Zeitung aufmachen, vergleichen mit dem, wie dort Ton gemacht wird. Und dann merkt man, da ist ein antideutscher Ton dabei. Der antideutsche Ton ist aber nicht, das deutsche Kapital saugt uns aus oder überhaupt das Kapital, was ist da eigentlich deutsch dran großartig? Unsere Kapitalisten waren da scharf drauf, von den deutschen Kapitalisten, von den deutschen Bankkapitalisten Kredite zu kriegen, um Geschäfte aufzuziehen, wenn es denn irgendwie geht. Und was haben sie gemacht mit den Profiten? Wie sie festgestellt haben, in Griechenland lohnt es sich nicht, dann steigen sie in deutsche Aktiengesellschaften ein oder geht uns nach Jersey auf die Inseln. Sie haben doch gar nicht den Standpunkt, Griechenland zu entwickeln, unsere Kapitalisten. All das machen die gar nicht, sondern sie fetzen das Volk auf oder versuchen das Volk zu gewinnen bei seinem Griechennationalismus. So, wo die EQ, oder wie die heißt, diese kommunistische Partei, soweit die sagt, wir lassen uns nicht schröpfen, ist uns das völlig recht. Ja, das muss man erstmal sagen. Aber dann, wenn man dann, wie die Brit gerade erwähnt hat, Streiks nicht mehr so macht, wie man sie noch vor ein paar Jahren gemacht hat, nämlich man sagt, wir wollen so und so viel Prozent, und dann streiken wir mal general so lang, bis die Prozent da sind. Wenn man das macht als Ein-Tagesstreik, dann ist es eine Demo. Dann ist es kein Erzwingungsstreik mehr. Jetzt kann man sich natürlich fragen, haben Sie eigentlich was zu erzwingen? ich weiß es nicht, da will ich jetzt gar nicht drüber rechnen, aber der Charakter dieser Eintagesstreiks sind Demonstrationen, so kann man mit uns nicht verfahren, man muss auch uns berücksichtigen. Und zugleich haben sie ein Riesenverständnis für die Notlage Griechenlands. Also den grundsätzlichen Fehler des Proletariats im Kapitalismus, im Griechischen wie im Deutschen, haben sie keineswegs hinter sich gelassen, auch die kommunistisch Angeleiteten nicht. Nämlich, dass der Staat und die Staatsmacht die Grundlage dafür ist, dass überhaupt zu was kommt. Dass der Staat dort halt mehr staatswirtschaftlich eine Wirtschaft aufzuziehen hat, damit man einen Lohn bekommt. Das schaut in Griechenland etwas anders aus, weil dort klar ist, dort gibt es gar nicht die vielen großen privaten Kapitalisten. In Deutschland hat die Gewerkschaft den Standpunkt, VW, Daimler und so weiter, Siemens, die müssen florieren. Da ist es gleich, das Kapital als Bedingung unserer Arbeitsplätze und damit unseres Lebens. Diesen Bedingungsfehler, den haben wir den Deutschen gekündigt. Im Gegenteil, er wird sogar richtig scharf gegen Griechenland, weil er sich gleich paart mit wir Deutschen, noch die Griechen. Auch da, wo sie lagebedingt ein bisschen rebellischer klingen. Also jedenfalls eins ist, wir reden eigentlich gar nicht so sehr wie die Griechen reden. Wir haben ja es ja auch mit deutschen Menschen zu tun. Die Gehässigkeit, die in Talkshows, wo das Publikum sich dann mal gelegentlich als Klatscher oder gar mit Zwischenrufen betätigt oder wo man beim Radio anrufen darf und sich mal ausschleimen darf über die griechischen Absahner. Mag ja eine Minderheit sein, die da wirklich durchkommt, da kommt dann jeder durch. Aber das drückt der Stimmung aus, die sehr schädlich ist. Und zwar für wen? Für die Leute selber. Sie tun sich nichts Gutes, wenn sie der Merkel oder dem deutschen Standort den Rücken stärken für seine künftigen weiteren Siege. Sie werden doch dafür in Anspruch genommen. Und manche drücken sogar so aus, da haben welche im Radio angerufen, bei der Radiodiskussion, die haben gesagt, wir haben seit 10 Jahren keine Löhne mehr erhöht gekriegt. Und die Griechen schon. Die sprechen es noch aus, dass sie nichts vom deutschen Wachstum haben. Also was kann auch sehr schön faschistisch als Neidkampagne ausgenutzt werden, es muss allen gleich schlecht gehen, das ist gerecht. Die Ungarn hat damit gerade eine Bewegung relativ stark groß. Gut, gibt es noch Fragen, noch Diskussionsbeiträge? Habe ich noch was Wichtiges vergessen zu erklären? Sind noch Lücken geblieben? Oder denkt schon jeder an die große Schicksalsfrage, ob das, was gerade im Fernsehen gezeigt wird, gut ausgeht für die deutsche Beteiligung? Hat nämlich vorhin jemand gesagt, ich bin doch hoffentlich rechtzeitig fertig, bevor das Spiel losgeht. Ich habe versucht hinzuziehen, dass mindestens die erste Halbzeit versaut ist. Also dann, in dem Fall, wie gesagt, der Vortrag ist bereits, die Grundlage des Vortrags ist bereits als Artikel erschienen im Gegenstandpunkt. Wer Geld übrig hat, kann ihn kaufen. Wer keins hat, geht zur Bank Leipzig, kauft ihn an. Wer nicht gesinnwürdig ist, kann den Artikel kostenlos runterladen von unserem Gegenstandpunkt.com. Dort ist er freigegeben als Datei.